Hallo, lieber harter Kern der hinterbliebenen Hörer des Humoralpathologie-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Weihnachtsfolge 2018, die ich nun nach einigen Abenden relativ mühsamer Schneide- und Nachbearbeitungsmaßnahmen endlich fertiggestellt habe. Leider ist die Tonqualität etwas durchwachsen und auch während der Aufnahme war es manchmal für uns schwierig, einander gut zu verständigen. Die Folge ist also nicht unter den einfachsten Bedingungen entstanden. Trotzdem denke ich aber, dass wir ein paar schöne, besinnliche, abstruse und auch interessante Momente auf das Tonband gechannelt haben und hoffe daher, dass euch die Qualität nicht zu sehr abschreckt. Ich wünsche also viel Spaß, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Hallo liebe Freunde zur alljährlichen Weihnachtsfolge von Humoralpathologie. Mal wieder sind wir zusammengekommen, um die schönste Jahreszeit nach der fünften uns mal wieder gemeinsam hier nahe zu bringen, dass es auch schön ist, wenn man nochmal gemeinsam zusammenkommt und sich auch mit Freunden trifft, die man schon über Jahrzehnte nicht mehr gesehen hat. Ja, und wir sind mal wieder dieselben Leute, nämlich ich, Roger und auch noch Tim. Hallo. Und Henrik? Ja, wir machen nur eine Weihnachtsfolge, weil Hashtag NotMyDoctorWho kein Weihnachtsspecial macht dieses Jahr. Ach so, deshalb. Ja. Und Henning ist auch noch da. Ja, ich bin auch noch da. Servus. Und Becker. Nee. Die ist nicht da. Ich habe übrigens zur Einstimmung heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal unsere letzte Weihnachtsfolge gehört. Und, war sie gut? Ja, war teilweise ganz okay. Ich habe auf jeden Fall dieser Folge entnommen, dass wir keine 60. Jubiläumsfolge machen können, ohne dass Becker dabei ist. Das stimmt. Insofern wird es heute wieder nichts. Tja. Oder wir machen diese Folge gleich zur 61. Folge und liefern die 60. irgendwann nach, nächstes Jahr zu Weihnachten. Wir sind da ja nicht so. Nee, wir zählen jetzt ja nur noch in Weihnachtsfolgen. Das stimmt. Außerdem muss ich noch sagen, Serengeti Park, und ich muss dich fragen, Henrik, ob die Mensa dieses Jahr abgerissen wurde in Tübingen. Nein, in Tübingen steht die Mensa noch. Gestern gab es Weihnachtsessen, wieder das übliche Wildgulasch mit Bratapfel, der aber eher Hashtag Geschmack wie die Schweiz war. Und also geschmacksneutral. Und auf dem Niveau oder was? Aber ansonsten ist hier schon ein ziemlich heißes Pflaster in Tübingen. Also so als blonder, weißer Mann ist man hier nicht mehr so sicher, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Ja, wegen Boris Palmer, gehört, oder? Die Bürgermeister. Ja, genau. Der schreit euch alle an, ne, ihr armen Leute hier. Bei euch ist sicher auch nicht so viel besser, da hat er ja auch gesagt, dass ihr wohnt ja im nicht mehr funktionierenden Teil Deutschlands. Ja, der kommt ja nicht hin. Da hat er ja auch recht, aber trotzdem kann er ruhig in Tübingen bleiben. Und wenn er mal kommt, dann kriegt er richtig einen auf die Nuss. Richtig. Ja, richtig. Das von Roger und mir. Nee, das war echt schon hart. Man merkt, dass es schlimm wird hier mit unserem Bürgermeister, wenn ich von Henning aus Hamburg die Information bekomme, dass er wieder was gemacht hat, wenn das wieder in den nationalen Medien ist. Ja. Ich freue mich immer. Ja, das war auch sehr gefährlich. Ich habt ihr das genau mitbekommen? Man weiß ja nicht genau, was dieser Student gesagt hat. Ja. Zu ihm nachts, er hat ja irgendwie sowas gesagt wie, oh nein, der schon wieder. Oder meine Schwester hat die Vermutung angestellt, dass er vielleicht das gesagt hat, was Materazzi zu Zidane gesagt hat damals. Und deswegen ist er dann so ausgetickt. Das fand ich auch glaubwürdig. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Er hat denen ja noch gezeigt, dass er der oberste Verwaltungsfachangestellte oder sowas der Stadt ist und darum sie auch kontrolliert. Ja, er hat dann nochmal mittlerweile sogar sich auf Facebook dafür gelobt, dass er erst nachts von einer Sitzung nach Hause gekommen und hat dann einen, der das den Motor hat laufen lassen an der Straße. Hat auf den gewartet und dann hat er den ein Bußgeld verhängt. Das ist so ein unangenehmer Mensch. Ja, und der Bürgermeister auch, nicht nur diese Verkehrsraudis. Verkehrsraudis. Das sind echt schlimme Probleme, die wir haben in dieser Stadt. Ja, da müsst ihr schon aufpassen, dass es nicht zum zweiten Failed State wird in Deutschland. Genau, und das kann jeden treffen. Vor allen Dingen mich. Ja, vor allen Dingen dich. Ja. Ja, mal sehen. Aber du wohnst ja jetzt in Rottenburg. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen, oder? Ja, ich hoffe nicht. Das haben wir schon mal gesagt. Ja. Okay. Ich weiß das ja jetzt. Ich kenne mich jetzt aus mit unserer Historie. Also alles, was wir letzte Folge gesagt haben. Oh. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der alle Humoralpathologie-Mitglieder dieses Jahr persönlich gesehen hat, oder? Ja, das kann sein. Das ist gut möglich, ja. Das ist jetzt jedes Jahr mein Jahresziel. Ich habe auch alle persönlich gesehen. Inklusive Becker? Becker? Nein, Becker nicht. Ja. Die ist schon aus meinem Bewusstsein entschleucht. Das ist aber fies. Na, da muss sie kommen und sich verteidigen. Ja, soll sie mal kommen in den nicht funktionierenden Teil Deutschlands. Ja. Und sonst noch irgendwelche Erkenntnisse? Ja, Uncommon Taste gibt es bald einen Relaunch, habe ich gehört. Na, das ist ja schön. Und so dann auf Englisch, glaube ich. Ja, ja. Unser Partner-Podcast Uncommon Taste. Ja. Und der zweitbeste Podcast Tübings. Ja. Die Server stehen immer noch in Tübingen, deswegen können wir das immer noch so. Die Server. Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Haben wir schon in der Pre-Show, im Pre-Stream, wo natürlich nur die VIPs drin waren, drüber geredet. Die Patreons. Die Patreons, ja. Alle wurden ja jetzt von Patreon runtergeschmissen, weil wir haben viel zu böse Sachen immer gesagt. Und jetzt sind wir wahrscheinlich auch bald, werden wir von Tumblr runtergeschmissen, weil viele Leute wissen ja, wir sind da bisher auf Tumblr tätig und wir wollten jetzt auf StudiVZ weitermachen, aber jetzt bin ich gerade auf StudiVZ.de gegangen und auf dieser Seite ist nur Folgendes zu sehen, einmal dieses StudiVZ-Logo und darüber groß in Areal und umgestylt. Ups. Was? Einfach nur Ups mit 4 O. Ups. Ja, und, das fasst das Ganze ganz gut zusammen, glaube ich, ja, dieses ganze Unternehmen. Also das gibt es gar nicht mehr, oder? Das ist anscheinend der aktuelle Zustand von StudiVZ, ja. Vielleicht ist das jetzt das in Lokalisten.de aufgegangen, weiß ich nicht. Guck mal, ob es die noch gibt. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende, sagen die Lokalisten. Na gut, dann war es das wohl auch. Also ich sehe okay, schon, was mit Diaspora? Diaspora gibt es noch. Okay, dann ist ja gut. Glück gehabt, ja. Aber ich glaube, bald gibt es keine Plattform mehr, die uns noch aufnehmen kann. Und dann, na gut, alles, was denn was in anderen. Dann müssen wir ins Darknet. Ja, dann gehen wir ins Darknet. Ja, dann sind wir auch Darknet-Refugees. Ich habe jetzt auch schon mal gedacht, wir können ja vielleicht in unserem Podcast jetzt immer über die Blockchain abwickeln, dass wir das da so reintun, dass es das niemand mehr raustun kann. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sinnvolle Verwendung. Ja, halt so Humopato-Coin und damit können unsere Hörer, ja, unsere bestimmt noch 2 oder 3 Hörer, dann auch uns unterstützen, damit wir auch früh in den Lebensabend uns zur Ruhe setzen können. Jede Transaktion 20 Millionen Mark. Roger, wie sieht's auf Flatter aus? Auf Flatter? Oh, gute Frage. Da könnte ich auch mal drauf gehen. Oh, das ist jetzt live Flatter, Leute. Auch tot? Ich habe keine Ahnung. Flatter.com. Lock dich mal ein. Ich will wissen, wie viel. More Creativity, less Hustle. Hustle? Flatter. Dann gucken wir doch mal. So, weiß ich gar nicht, ob das. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Tolle Überraschung. Wir sind reich. Ich habe damals bei dem Flatter-Geld ein Bitcoin gekauft. Aha, wir haben. Wir haben 2 Konten, ein Euro-Konto und ein Dollar-Konto. Und habe ich auch nicht gewusst. Wir haben 8 Euro und 7 Cent und 16 Dollar. Geil. Also, ich würde sagen. Hast du hoffentlich bei der Steuer angegeben? Das habe ich bei der Steuer nicht angegeben. Uiuiui. Ja. Hat man direkt ein schlechtes Gewissen. Jetzt wenn man aber das auch hört. Ins Darknet. Ja. Das habe ich gar nicht bei der Vorsteuer abgezogen. Oh Gott. Ja, also. Wir sind noch gut unterstützt, wie ihr seht. Das sind ja fast insgesamt 20 Euro. Also ich würde mal sagen, der Abend ist gerettet. Dies 5,0 ist damit gerade noch wieder reingeholt. So viel zum Thema Social Networks. Ja, es ist ziemlich am Puls der Zeit, wieder mal. Ich hoffe mal, dass es, wenn die Folge rauskommt, immer noch am Zahn der Zeit ist. Und nicht, dass wir es wieder irgendwie zu spät dann rauslassen. Aber ich habe gehört, du hast dir extra einen Monat freigenommen, um die Folge zu schneiden. Ja, das wird auch immer notwendiger. Ich bin auch schon ganz gespannt, wer jetzt der neue CDU-Vorstand wird. Ja, das bin ich auch mal gespannt. Nein. Also. Wahrscheinlich Cem Özdemir. Ja. Oh, nein, jetzt macht mir nicht noch extra Stress damit. Heute ist der 13.12. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz. Das stimmt nicht. Das stimmt doch gar nicht. Dann wüsste ich ja, wer CDU-Vorstand aber 2019. Ist. Oh Gott. So, haben wir auch Themen die abzuarbeiten wären. Aber ich habe gehört, vor Themen haben wir auch noch Ursprungsnamen. Ja, genau. Wir haben also das ganz übliche Thema natürlich. Es haben doch irgendwie zwei Leute geschafft, nach Ursprungsnamen zu fragen. Einmal Ernie Tubby auf Twitter. Der hat sich einen Ursprungsnamen vor der 60. Folge gewünscht und weil jetzt ja auch bald Weihnachten ist, kriegen wir das hin. Diese Wunscherfüllung erhält eine freundliche Genehmigung und deswegen verkündet Atlantis, dass sein Name nun Chris Morgus ist. Mhm. Interessant. Und außerdem habe ich noch einen Ursprungsnamen mal so in der Mitte des Jahres Dirty über Twitter rausgechannelt, weil ich da gerade nicht sicher war, ob wir oder wann wir wieder aufnehmen, und ich wollte Dr. XTC und seine Dualseele nicht zu lange zappeln lassen. Und ja, das war auch eigentlich ein ganz schönes Erlebnis, denn die beiden haben dann den ersten Doppelursprungsnamen aus Lemuria erhalten, und zwar Mio Spine. Nicht schlecht. Mit Bindestrich. Ich wusste gar nicht, dass wir Bindestriche channeln können. Mhm. Jetzt kommt's raus. Also ich kann das mittlerweile channeln, nachdem die alte Channel-Fabrik nicht mehr so richtig kann. Ja, da sieht man mal, da kommen doch noch neue Erkenntnisse zum Vorschein. Ja, die werden immer besser, die Ursprungsnamen. Nee, aber es fand ich ja sehr schön, dass doch noch welche reinkamen. Und ich finde, das von der Zahl der Anfragen her passt das auch eigentlich ganz gut, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Immer so alle zwei, drei sollte man mal eine neue Folge machen. Ne? Sag das nicht zu laut, sonst müssen wir vor nächstem Jahr nochmal aufnehmen. Ja, also ich habe jetzt wahrscheinlich sowieso wieder 8 vergessen. Das sind ja alles extrem seltsame Wege, über die das so eine Anfrage kommen kann. Die kann einfach so, ohne dass sie an mich geschrieben ist, auf Twitter kommen oder ist irgendwo in einem Facebook-Kommentar versteckt von der Humoralpathologie-Seite, bei der ich jedes Mal wieder suchen muss, wo die überhaupt ist. Weil Facebook jedes Mal anders ist, wenn ich das aufrufe. Und es ändert sich gefühlt alle 5 Monate. Das ist die Verzweiflung. Sie wissen, dass es zu Ende geht. Ja. Deswegen dürfen wir auch die 60. Folge nie aufnehmen, weil 60 macht ja immer ein komplettes Leben voll. Und wenn die 60. da ist, dann ist es auch automatisch die letzte Folge. Ja. Im asiatischen Raum, im ostasiatischen Raum zumindest. Ne? Ach so. Ich habe mir am Montag im Affekt, während ich auf der Toilette war, Instagram dein Account gemacht. Instagram im Affekt. Richtig. Und warum folgst du mir nicht? Weiß ich nicht, wurde mir nicht vorgeschlagen. Ja, toll. Ich folge Bäcker und die posten Danke. Immer Sachen, so Gebäck. Da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich erwartet habe. Aber ansonsten, ich weiß noch nicht, was ich da soll. Ich habe das auch im Laufe des Jahres einmal installiert und hatte das so 5 Minuten, diesen Account, und dann habe ich ihn gleich wieder gelöscht und deaktiviert, weil mich jemand angeschrieben hat, von dem ich nichts wissen wollte. Ich hatte ja auch mal Snapchat, wollte ich nur mal sagen. Also ich immer am Puls der Zeit, was so Apps angeht. Du bist ja auch der Jüngste von uns. Ja, das Küken. Achso, ja. Ich bin da raus. Ja, keine Ahnung. Man muss sich ja jung halten, ne? Gerade jetzt mit den Kindern. Ist ja wichtig, dass man da am Ball bleibt. Ja, klar, wenn die Babys dann. Ja, sonst hängen die dich ab. Dann TikTok installieren und dann den ganzen was, Tag. Was ist das eigentlich? Das habe ich noch nicht verstanden. Das ist, wofür man so Fortnite-Dances mit Freunden zusammen macht. Also ich flossen hast kann nicht. Hast du nicht bei YouTube Rewind gesehen? Wir haben morgen auf der Arbeit Weihnachtsfeier und ich dachte, das wäre ja eigentlich die Gelegenheit, um mal zu lernen, wie man flosst. Oh Gott. Damit ich das dann morgen vorführen kann. Hoffentlich nicht. Ja. Ich hoffe, du hast nicht genug Alkohol auf dieser Weihnachtsfeier. Daher, wir sind ja Generation Macarena, das ist ja unser Fluch. Ja, schlimm genug. Aber da musst du aufpassen mit TikTok und so, weil wenn das da jetzt irgendwie Trademarks gibt oder Copyrights auf die Tänze, da kann man sich schnell in Teufels Küche begeben und dann ist man gleich arm. Dann wird man selbst gepfändet. Außerdem ist diese ganze Cultural Appropriation nicht gut von den ganzen welche Tänzen. Welche Kultur hat denn diesen Tanz hervorgebracht? Black Culture. Oh Gott. Genau, die weiße Kultur hat nämlich nur den Ententanz hervorgebracht. Richtig. Ja, und Macarena. Das ist ja auch... Aha, willst du jetzt sagen, Argentinier sind keine Weißen? Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt... das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Dann erzähl mal weiter über Instagram. Ja, ich kann ja nichts erzählen, ich mache da ja nichts. Ich sehe halt immer nur auch Kuchen. Und manchmal sind Leute, die Sport machen. Hast du nicht wenigstens mal deine Plätzchen, die du gebacken hast, fotografiert oder ich so? Ich habe doch keine Plätzchen gebacken. Machst du überhaupt keine Werbung für deinen Insta? Nein. Es gab nicht mal mehr den Nutzernamen Benke 2000 und ich weiß nicht wieso. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich habe ich mir vor Jahren schon mal einen Account gemacht und habe es vergessen. Das das klingt wahrscheinlich. Ja, so ist diese Ü30, das Ü30-Leben. Das ist ja verrückt. Diese einsetzende Demenz, was Social-Media-Accounts angeht. Ja, das ist immer komisch, wenn man nicht genau weiß, ob das eine Phishing-Mail ist, die man bekommt, oder ob man sich wirklich mal bei irgendeinem komischen Service angemeldet hat und der einem jetzt sagt, jetzt melden Sie sich mal wieder an, sonst löschen wir Ihren Account oder sowas. Ja, ich habe auch so eine E-Mail gekriegt, wo es hieß, ja, wir hatten einen Breach und hier die ganz viele Informationen, welche Daten weggekommen sind. Und ich habe keine Ahnung, welche Firma das ist. Also, die hat irgendeinen Namen, aber ich kann damit nichts verbinden. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es so eine Phishing-Mail, die sich als Anti-Phishing-Mail tarnt. Ich habe dann durchgeklickt und dann kam aber auch raus, nein, das ist eine normale Firma, aber ich habe nichts mit dieser Firma zu tun. Was ist los? Sie wurde 4-mal gekauft inzwischen und hat 23-mal ihren Namen gewechselt. Ja, das kann sein. Komisch, dass man sich nicht mehr daran erinnert. Oder das war irgendwie so einer, der bei eBay was verkauft als Business und dann weiß man aber nie, wie die heißen, weil deren Name ist dann nur irgendwie Schnubidubi 200. Schnubidubi. Ach ja. Das Thema Social Media ist, glaube ich, vorbei. Hinreichend besprochen. Ja, ich glaube, das fasst 2018 eigentlich eh ganz gut zusammen. Diese Feststellung. Also ich hätte noch so was halb Podcast-mäßiges, so ein bisschen on topic, falls ihr wolltet. Denn ich habe ja auch, was die Vorbereitung angeht, das natürlich wieder, wie sich's gehört, total schleifen lassen und mich erst heute hingesetzt, um irgendwas zu finden. Wollte dann aber auch nicht schon wieder eine Quiz oder eine Aufgabe machen und deswegen habe ich mich etwas weiter als sonst in die üblichen ESO-Ecken nochmal herabbegeben und geschaut, was unsere alten Weggefährten denn so machen und ob es allen gut geht und so. Und da war ich zum Beispiel ganz überrascht. Lebt der Landmann noch? Das habe ich nicht geguckt, da bin ich mal vorsichtig, weil das wäre traurig, da die Antwort auf die Frage. Ja. Ach, der ist bestimmt tot, das ist doch eigentlich schon klar. Okay, ja. Nein, egal. Ich gucke einfach nicht nach, der lebt auf jeden Fall weiter. Aber ich war zum Beispiel ganz überrascht zu sehen, dass einer unserer prominentesten Reichsbürger, Peter Fitzek, seit Oktober jetzt doch festgenommen worden ist und sogar eingekerkert. Wohlgemerkt, obwohl er der Polizei ein tolles Schnippchen schlagen wollte, indem er sich dem anstehenden Haftantritt zu entziehen gedachte, durch das Nicht-Angeben seines Wohnsitzes oder irgendwie sowas. Wow. Ja, aber die haben ihn dann irgendwie trotzdem gecatcht, weil er halt mit seinem Pferdeschwanz und seiner allgemeinen Prominenz dann ein paar Polizisten in Zivil irgendwie aufgefallen ist und die haben ihn gesehen, wie er einfach irgendwo Kaffee trinken war. Also richtig schön bescheuert. Ich sag denen einfach nicht, wo die wohnen, da können die gar nichts machen. Die können mich nicht einkerkern, wenn die nicht wissen wollen. Niemals, die Schweine. Ja, also irgendwie so war das. Und dann haben natürlich seine Anhänger gedacht, ah nee, der wurde extra in der Öffentlichkeit so festgenommen, um ein abschreckendes Beispiel zu generieren und so weiter. Aber keine Ahnung, was da jetzt stimmt. So richtig verfolgt habe ich das nicht. Aber habe mich dabei dann durch so einige Reichsbürgerseiten geklickt und bin dann irgendwann beim Galaxien-Gesundheitsrat des Staatenbundes der Königreiche Wedenland gelandet. Das hat einen schönen Titel, ne? Ja. Da gibt es nämlich viele großartige Nachrichten bei diesem Galaxien-Gesundheitsrat aus allen möglichen schönen Bereichen von rechter Esoterik und Verschwörungstheorien und allen natürlich auch allerlei neuen Wissenschaftszweigen. Und bei diesen Wissenschaftszweigen habe ich dann endlich mein Thema entdeckt, da war ich happy. Und zwar einen Artikel, den ich gern repräsentativ für die tolle Arbeit, die die Kollegen vom GGR des SDKW so machen, jetzt hier vorstellen möchte. Und an der Stelle auch noch ein Shoutout an Konrad, der uns auf Facebook geschrieben hat. Der hat vor ein paar Monaten oder Wochen, keine Ahnung, mal das Stichwort Transvestigation geschickt. Und genau dieses Wort habe ich nämlich dann auf dieser Seite wiedergefunden und mich dadurch daran erinnert und das dann mal gelesen. Denn auf den Seiten von diesem Galaktischen Gesundheitsrat können wir etwas über diese neue Wissenschaft erfahren, die natürlich wie die meisten neuen wertvollen Wissenschaften in erster Linie mit dem Werkzeug YouTube vorangetrieben wird. Soweit ich das nachvollziehen kann, kommt das natürlich aus den USA. Da sind wir immer ein bisschen hinterher mit unseren angestaubten Strukturen. Jetzt gerade hier in der deutschen Hochschullandschaft, das sehe ich ja jeden Tag. Und es geht dabei um Aufklärungsarbeit, dass Kinder kurz nach der Geburt gezwungen werden, trans zu sein, um sie dann zu Prominenten oder Idolen zu machen oder zu Sängern und so weiter. Damit durch diese dann, wenn sie berühmt sind später, die allgemeine Transgender-Agenda uns unbescholtenen Bürgern dann aufoktroyiert werden kann. Gender, Alarmstufe, Agenda. Raumstufe. Also das ist genau, was ich übrigens mache, ne? Also wollte ich nur mal anmerken. Ich bin auch voll auf der Transgender-Agenda. Ja, das könnt ihr gleich weitererzählen, wie ihr das mit euren Kindern macht. Ja, aber genau, also wir sehen uns ja mit dieser Agenda in allen Lebenslagen gerade konfrontiert. Und ja, diese Vorbilder, die machen das halt. Aber gegen diesen Wahnsinn treten dann glücklicherweise die Transvestigators an. Glück gehabt. Ja, und was transvestigieren die da? Ja, die transvestigieren das halt, die decken das halt auf, diese ganzen Leute, die trans sind und uns eigentlich so tun, als ob die Frauen sind, aber in Wirklichkeit Männer sind und uns damit jetzt halt ihre Agenda aufzwingen. So wie Emma Watson oder so, solche Leute. Moment. Also ich glaube, das ist zumindest der Kern der Sache. Das ist ja immer ein bisschen schwer zu sehen, wie das läuft, aber deswegen dachte ich, kann ich ja auch mal noch diesen Artikel von den Kollegen vom Galaxiengesundheitsrat ein bisschen zitieren, weil da beschreiben die auch ganz schön, was das alles so macht. Aber habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Das nee? Ist mir komplett neu. Nein. Nein. Komisch. Aber habt ihr das gemacht? Oder hast du das gemacht, Henning, bei deiner Tochter? Ist das wirklich deine Tochter? Oder bist du schon so eine Hallo, Karriere? Das verbitte ich mir, ja. Diese, diese Unterstellung. Mit deinem binären Denken. Das ist irgendwie sehr crazy, aber es wird ein bisschen crazier. Also die haben jetzt geschrieben, der Artikel heißt Transvestigation, Transmann/Transfrau/Transstern. Und das geht so los. Es gibt Hormone, dass man zum Stern wird. Also einfach nur Transsternchen. Ich weiß nicht, warum die das hingemacht haben. Vielleicht auch so als Witz oder so. Also die schreiben, die Versuchung eines teuflischen Systems zur Zerstörung der Erbsubstanz von Menschen geht bisher über eine Trans-Agenda vonstatten. Also das ist das, warum die das machen. Die eventuell in der heutigen Zeit ihren Höhepunkt erreicht hat. Gefügige Sklaven der Musikindustrie und zu Hofe wurden insbesondere durch Eunuchen verkörpert. So wie es damals in vielen Höfen früherer Kulturen, besonders in Byzanz und im Kaiserreich China, geschätzt war, gehören zum Hofstaat die sogenannten Palasteunuchen, die auch sehr begehrt wurden. Es wird behauptet, dass in der sogenannten Antike Eunuchen im politischen und gesellschaftlichen Bereich im Rang von Ministern standen. Da ist der Landmann doch wieder, die sogenannte Antike. Das ist noch Althochdeutsch. Inzwischen ist es nur 20 Jahre her und da ist eigentlich was ganz anderes. Ich würde diese Bezeichnung Antike auch nicht einfach so hinnehmen. Man sollte das mal hinterfragen, was wir da immer gelernt bekommen. Richtig. Das ist das größte Problem. Ja, wir stellen die berechtigte Frage, ob diese Tatsache nun immer noch so ist. Denn desto mehr man sich mit den einzelnen Merkmalen von echten Frauen und echten Männern auseinandergesetzt hat, desto mehr sieht man auch das. Desto. Ja, aber die schreiben das so. Desto. Transgender-Agenda. Also so mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr sieht man auch, dass in der heutigen Politik oder im gesamten Mainstream bei den Wesen irgendwas nicht stimmig ist. Bei den Wesen. Also die Wesen. Zum Beispiel Wesen wie zum Beispiel. Ich weiß nicht, Angela Merkel? Angela Merkel, ja, fällt einem als erstes ein, wenn Boris man das Wort Wesen hat. Cem Özdemir. Ja, das stimmt. Jens Spahn, also Friedrich Merz. Mit diesen Beispielen wird mir das doch... was auch immer. Jetzt guck, muss ich auch sagen, das stimmt schon irgendwas nicht mit diesen Wesen. Das ist nicht stimmig. Das kann ich jetzt auch nachvollziehen, ja. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was sagt denn die Bibel zu dem Thema? Jetzt kommt nämlich erst nach der Geschichtskeule mit Byzanz und so kommt jetzt der Bibel-Uppercut. Immer mit der Geschichtskeule. Im fünften Buch Mose gibt es einen Vers, der Eunuchen ausgrenzt. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Doch in anderen Versen im Alten Testament klingt es freundlicher. Zum Beispiel den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als die Söhne und Töchter, ewige Namen will ich ihnen geben, die nicht vergehen sollen. Ja, okay. Wow. Dann kommen noch mehr komische Bibelzitate und dann irgendwann kommt da noch mal so ein Sternchen, dass dann mit Herr hier nicht Herr, sondern Oberpriester gemeint ist, dem all das Geld der Welt gehört. Man könnte also schreiben, diese Wesen haben ihre Seele ganz einfach an den Teufel verkauft. Also Herr heißt in der Bibel Teufel, habe ich daraus jetzt verstanden. Gängige Interpretation. Also ja gut, die Bibel kann ja jeder lesen, wie er möchte. Das ist ja gang und gäbe. Ja, bis auf diesen einen Teil, wo steht... Und den Perversen, man soll ihn nehmen, die Tumblr-Accounts. Was soll alles Schlechte verbannen aus dem Internet. Da war die Bibel mal ziemlich deutlich. Das stimmt. Da war das auch wichtig. Ja, für die Kinder. Die müssen beschützt werden. Ein Menschen, der mit den biologischen Merkmalen einer Frau auf die Welt kommt, sich aber dem männlichen Geschlecht identifiziert, bezeichnen Mediziner als einen Frau-zu-Mann-Transsexuellen, kurz FTMTS. Im Englischen Female-to-Male-Transsexual, FTMTS. Einem Alltag häufig verwendeter Begriff ist aber Transmann. Okay, jetzt wird's richtig ekelig, steht es als Überschrift. Frauen, die sich versuchen, zu Männern zu verwandeln, nehmen meist regelmäßig Testosteron, ein welches aus der Schweinegalle gewonnen wird. Mhm. Das war das richtig Ekelige. Ah, okay. Achso. Schweinegalle. Und dann folgt darauf ein Bild von einem Beckenknochen, einmal von einer Frau und dann von einem Mann. Die Illusion, die Meister der Lüge. Bei Menschen gibt es zwei unterschiedliche Geschlechter, weiblich oder männlich. Seit vielen hundert Jahren, vielleicht sogar noch länger, versuchen die herrschenden Eliten jedoch, sich selbst und uns, die Untertanen, präsentierten Autoritäten, Helden und Bösewichter innerlich und äußerlich so zu gestalten, dass die Allgemeinheit von einem der beiden Geschlechter ausgeht, welches diese Person in Wirklichkeit jedoch nicht ist. Was? Seit der Antike? Seit wann? Seit ewig? Nee, seit vielleicht länger als 100 Jahren. Aha. Das ist ja Antike. Ja, stimmt. Und dann kommen noch mal ganz viele Fotos von Beckenknochen. Kann man nie genug haben. Dies wird auch dadurch erreicht, indem die bedauernswerten unschuldigen Kinder bereits in sehr frühen Jahren traumatisiert werden und sich bereitwillig in ihre neue, ihnen von den satanischen Eliten zugedachte Rollen fügen. Nach der Traumatisierung erfolgt die Hormonersatztherapie, um bei den Kindern die normale geschlechtliche Entwicklung zu unterdrücken und in die andersgeschlechtliche umzukehren. Aus einem kleinen Jungen wird so ein kleines Mädchen, nee, ein vermeintlich kleines Mädchen, aus einem kleinen Mädchen ein vermeintlich kleiner Junge. Später kommen dann Maßnahmen wie Kastration, plastische Chirurgie, Fettabsaugen und Zufügen, spezielles Fitnesstraining und optische Tricks wie große Ohrringe, verdeckende Frisuren, Kleidung und so weiter hinzu. Optische Tricks. Ist Madonna, wie so viele, ein geborener Mann und nun in Wahrheit ein Musiksklave? Sollte es so sein, dann ergibt das Verhalten auf der Bühne und in den Videos wahrlich Sinn, ja. Nämlich als Vorbild zu dienen, die Menschen in die Unzucht und Perversion zu führen. Mhm. Ja. Also es ist echt sehr, sehr interessant, wie das funktioniert und das geht dann noch so ein bisschen weiter. Ich mag das so, dass einerseits ist das ist ein Zeichen Kastration, andererseits große Ohrringe. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich da den Härtegrad doch etwas unterschiedlich. Aber was ist nochmal das Ziel dieser ganzen Bewegung? Also ich glaube, den Menschen Unzucht und Perversion zu bringen oder sie darin hineinzuführen. Aber wieso muss man das auf so Trans-Art machen? Das schafft man auch ohne das. Das geht doch auch ohne ganz gut. Vielleicht ist das Ziel auch, dass es so Prominente und Stars gibt, die man beneidet und deswegen muss man aufdecken, dass sie eigentlich in Wirklichkeit das andere Geschlecht sind, um sich ein bisschen besser fühlen zu können. Ja, das ist jetzt die Agenda von dem Transvestigativjournalismus, aber was ist denn die Agenda von den Transen? Das ist nicht so wichtig. Ich glaube, die wollen uns einfach verwirren, dadurch, dass sie nicht so ganz richtig sind, dass da irgendwas nicht stimmt. Und deswegen fechten wir ihre Elitarität nicht an. Ihre was? Die Elite fechten wir deswegen nicht an, weil die Elite ja uns verwirrt durch diese Mixed-Gender-Signals. Ah, das ist wie okay. In der Folge mit der Popokultur, die wir hatten. Genau. Popokultur. Und das ist auch ganz lustig, weil die haben nämlich unter diesen Videos, es geht noch ein bisschen weiter mit ein paar anderen Stars, also erstmal hat das so einen ganzen, es gibt da so eine ganze YouTube-Kategorie, die einfach so funktionieren, die Videos, dass man sich ganz viele, dass sich diese Kommentatoren oder diese Forscher so Fotos angucken von ganz vielen Stars und dann sagen, ja guck mal, hier ist aber dieser Wangenknochen ist ein bisschen komisch, das ist eigentlich ein Männerschädel, der sich da drunter verbirgt. Das ist ein Reptil. Julian, aber hier Emma Watson ein bisschen zu breite Schultern. Das kann eigentlich nicht sein, dass sie eine Frau ist. Und hier habe ich einen Adamsapfel entdeckt, weil immer wenn jemand einen Ansatz von einem Adamsapfel hat, muss das ja ein Mann sein. Ja, ja. Das existiert ja nicht bei Frauen. Niemals. Und darunter war nämlich auch zum Beispiel noch ein Video verlinkt, wo das alles von einer von der Stimme her noch nach etwas jüngeren YouTuberin nochmal mit einigen Beispielen bebildert wurde. Zum Beispiel ging das da um Lady oder besser gesagt Mr. Gaga. Und das ist schon ziemlich hart zu hören. Aber auf diesem Kanal der YouTuberin, der heißt Truth Investigation by Nadia, da habe ich auch noch ein anderes, neueres Video gefunden. Und das zeigt sehr schön, dass diese Absurdität dieser Verschwörungstheoretiker-Szene, dass der Absurdität absolut gar keine Grenzen gesetzt sind. Denn ich meine, das sollten wir irgendwie nach all diesen Jahren wissen, aber ich spiele das mal einfach kurz an, wo das nämlich dann diese Trans-Investigation dann hinführt bei ihr. Auf eine andere Verschwörungstheorie, die da auch mit zusammenhängt. Ich hoffe, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. In diesem Video soll es um die sogenannten Menschenaffen gehen oder Orang-Utans. Na, der gute Und Uran. Ich denke, dass die Orang-Utans keine echten Tiere sind. Also, dass sie in dem Sinne nicht existieren, sondern dass sie eine Erfindung sind. Okay, also es geht in Ihrem Video darum, dass Orang-Utans, genau wie vermeintliche Sängerinnen, die eigentlich Sänger sind, nicht existieren. Ach scheiße, mein Verkehr übersteuert gerade meine Aufnahme, volle Elle. Ist das jetzt besser? Ja, ach, dieses scheiß Audio-Ding. Na. So, okay, ja. Und jetzt, also jetzt geht's weiter, das Video. Ich habe noch zwei weitere Soundclips daraus gemacht, wie sie das dann weiter belegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Wie ein Flitzebogen. Mindestens. Funktioniert bei den gefälschten Tieren ungefähr so wie bei den Transvestigationen. Also man muss sich einige Bilder anschauen und dann aus dem, was man beobachtet, seine Schlüsse ziehen. Und ich werde euch jetzt in diesem Video zeigen, wie ich zu diesem Schluss komme, dass das kein echtes Tier ist. So, also sie hat da auch dann im Internet ein paar Bilder von Orang-Utans gefunden und die zeigt sie dann und anhand dieser Bilder erklärt sie, warum das keine echten Tiere sind. Und das Video heißt übrigens, Orang-Utans sind fake. Gefälschte Tiere ist ein neuer Begriff, den ich sehr lieb gewinnen werde, glaube ich. Ja. Gefälschte Tiere. Also schaut euch einfach erstmal dieses Bild an von diesem Orang-Utan. Also der hat sehr kräftige Arme und ist eben dann so gebaut. Ist wahrscheinlich hier auch ein Männchen. Und ja, sehr kurze Beine. Ich weiß nicht, hat die vielleicht auch die Beine irgendwie so eingeknickt. Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus, das Bild. Und ganz normales Bild. Das Fell, finde ich, sieht aus wie Menschenhaare. Also wie verfilzte Menschenhaare, die rot gefärbt wurden. Also so ähnlich wie Henna. Also so eine Henna-Farbe ist das hier, finde ich. Und was immer auch sehr interessant ist bei den Orang-Utans, dass die hier oben auf dem Kopf Haare haben. Und ja, manchmal haben die auch interessante Frisuren, die Orang-Utans. Ja, es geht jetzt nämlich weiter insofern, dass, also sie glaubt nicht, dass das echte Tiere sein können, weil die Frisuren haben manchmal und weil die nicht alle gleich aussehen. Aber man muss sich eben, wie gesagt, also verschiedene Bilder angucken. Das ist jetzt hier das nächste Bild und das sieht wieder ganz anders aus. Die Arme sind ganz anders und dieser Orang-Utan hat hier so eine richtige Frisur, so eine Pony-Frisur. Also das ist ja angeblich ein wildes Tier. Wachsen dann die Haare nicht irgendwann über die Augen? Also wer schneidet dem Orang-Utan die Haare? Wer schneidet dem Orang-Utan die Haare? Das ist wirklich die Frage, die sich da stellt. Ja, sie hat es investigiert, das würde ich schon sagen. Ja. Genau, es ist also wirklich dann sehr investigativ. Ich habe noch eine Stelle, die kann ich mal kurz versuchen, hier auch noch reinzukriegen. Das kann ich wieder schön schneiden dann. Urahn. Ich meine auch vor allem gut, dass wieder der Orang-Utan wieder zurückkommt. Ja. Der Urahn-Gutan. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, warum es überhaupt diese Orang-Utan-Verschwörung gibt, weil was haben die Leute davon, wenn sie uns Menschen oder ja erklären, dass es keine Orang-Utans gibt? Was ist das für eine Gedankenkontrolle, die da stattfindet? Ja, ich verstehe es auch nicht. War die mal ein Zoo oder so? Nee, ich meine, das ist doch nichts, was man nur von Fotos kennt. Nee, die sind ziemlich greifbar. Ich so, Orang-Utans, ja. Die gibt es überall im Zoo. Sie hat dann noch später so Fotos, wo sie dann auch die Babys anguckt und sagt, ja, also eigentlich, das sind alles nur Puppen und das beweist sie dadurch, dass sie halt so zwei Fotos hat, ein Foto vom Orang-Utan-Baby und eins von so einer Babyborn ja. und sagt, guck mal, die Augen sind genau die gleichen. Ja. Und dann wird immer mit Photoshop ganz viel so Lichtreflexe reinkopiert, damit die lebendig aussehen. Das ist... Und ich glaube... Das ist die dämlichste Verschwörung. Ja. Also wirklich, von all den Verschwörungen, die wir bisher hatten, ist das mit Abstand die dämlichste. Und zu sagen, Emma Watson ist ein Reptil oder die gibt es nicht wirklich, okay, kann sein. Ich habe ich nie gesehen in echt. Who knows, aber in Orang-Utan, ne? Da kann man einfach ins Zoo gehen. Fertig, Ende Banane. Wir hören noch mal ganz kurz ein bisschen in das Video rein. Ich hoffe, dass die Stelle jetzt eine gute ist. Sie kommt dann nicht, das habe ich nämlich noch nicht gehört, weil ich dann... Da mussten wir schon aufnehmen. Da sagt sie noch, was mit Forschern ist, die jetzt mit Orang-Utans forschen. Ich will noch wissen, was da die Agenda hinter ist. Überhaupt gibt's. Ja. Das finde ich auch sehr gut. Das Bild hier richtig perfekt posiert. Und ich glaube, diese beiden hier sind einfach richtig gut gemachte Puppen. Könnte ich mir vorstellen. Also man kann es irgendwie so ein Lichtreflex in die Augen machen, dass die lebendig aussehen. Sie scheint sich nicht mal gut. Ja, das hier sieht total fake aus, finde ich. Finde ich. Also das ist richtig, also kann man hier nicht genau sehen, dass das einfach nur eine Puppe ist. Und dieses Bild hier war in der Daily Mail. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein, irgend so ein Scherzbold, der sich einen Scherz erlaubt hat und sich hier irgendwie so ein Fabeltier ausgedacht hat. Nein, das war in der Daily Mail, dieses Bild. Ja, der hier hat auch wieder zotteliges Fell und die sehen immer so inkonsistent aus. Jeder von diesen Orang-Utan sieht wieder anders aus. Einfach weil die Kostüme anders aussehen. Das ist hier von der National Geographic ein Orang-Utan, der sich irgendwo da hinter dem Baum versteckt. Sieht das nicht aus wie aus einem Hollywood-Film? Ja, jetzt mal wer. Genau, das ist es auch. Das ist ein Hollywood-Film, der sich versteckt. Das sind halt so Natur- Orang-Utans, die dann irgendwo im Dschungel sind. Das sind halt so richtige Natur- oder also professionelle Tierfotografien. Natürlich sehen die gut aus. Und sie sagt, das sieht voll gestellt aus. Ja, gut, weil das ist das, was diese Naturfotografen machen. So, jetzt Bild ist hier oder sieht das aus wie Hollywood? Ist das hier das echte Leben? Nein. Ist das hier das echte Leben? Ja, das ist hier diese Jane Goodall. Und das ist natürlich auch eine interessante Frage. Was ist mit diesen Forschern, mit diesen Biologen, die sich ja angeblich professionell zum Beispiel mit Orang-Utans beschäftigen? Die meisten Forscher sind ja nicht vor Ort irgendwo auf Borneo oder Sumatra, sondern... Die meisten Forscher arbeiten in irgendeinem Labor. Richtig. Ja, haben eben diese Jobs. Remote-Forscher. Bei denen man dann nicht tatsächlich Kontakt hat mit diesen Tieren. Die arbeiten eigentlich 100% auf YouTube. Und die Forscher, die tatsächlich Kontakt haben mit Orang-Utans, wie diese Jane Goodall, die wissen natürlich Bescheid. Die sind Teil der ganzen Inszenierung. Ja. Ja, und dieser Orang-Utan sieht auch wieder ganz anders aus. Okay, das geht so weiter die ganze Zeit. Es ist ein 15-minütiges Video. Und ich habe gesehen, dass die ist nicht nur bei ihr, diese Verschwörungstheorie. Ich habe sie auch bei amerikanischen YouTubern schon gesehen. Also, da hat sie das wahrscheinlich abgeguckt. Das ist eine Tierinvestigation. Aber warum? Ich bin total geflasht. Also, das ist so... Guck mal, das Tier, das guckt normal. Das kann ja gar nicht echt sein. Tiere sehen doch immer dumm aus. Und alle Forscher sind irgendwo in Laboren. Man kennt es ja, dass Tiere immer gleich und aussehen. Und Dinge in Reagenzgläser. Ja, aber es ist schon ein valider Punkt. Warum haben die Haare, die aussehen wie Menschen? Warum haben die ein Pony? Ja, keine Ahnung. Warum haben die keine... So lange Zotteln. Warum haben die keine Affenschaukeln? Ja, wenn da jetzt so ein Orang-Utan mit so Cornrows oder so gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, der Tag ist gelaufen. Nee, ist schon interessant. Also, wer hätte es gedacht, dass die Verschwörungen oder die was so aufgedeckt wird. Manchmal denkt man so, ja, es wird ja alles Verschwörungstheorie genannt heutzutage, aber dann kommt sowas wieder. Beschränkt sie sich dann nur auf Orang-Utans? Was ist mit den anderen Menschenaffen? Nee, nur Orang-Utans. Gorillas sind A-okay, oder was? Ich weiß nicht, vielleicht machst du ja noch ein neues Video. Das wäre aber, da könnte man genau die gleichen Punkte anbringen. Deswegen, das ist schon komisch. Ja. Das ist auch lustig, wenn man die Bilder noch dazu sieht. Also, das sind ganz normale Bilder. Bei Listäffchen wäre ich auch skeptisch. Ja. Warum sehen die denn aus wie Franz Liszt? Ja. Ganz cool. Die werden alle gestylt. Das sind kleine Püppchen. Warum haben die eine Frisur? Ja, und die Frisur ist halt meistens sowas, wo ich denke, die haben ja auch Hände, die kämmen sich natürlich auch manchmal, wenn sie die Haare über die Augen haben, die nach hinten mit der Hand oder so. Und dann sieht es aus, als hätten sie eine Frisur. Und auch bei, genau wie bei Menschen, die Haare werden ja nicht unendlich lang, die fallen einfach irgendwann mal aus. Also da möchte ich die Zeitschrift Mädchen zitieren. Bei der Emo-Frisur ist alles erlaubt. Und ich glaube, danach leben auch diese Menschen. Es ist jedenfalls absolut absurd und ich finde gut, dass man von diesem Transvestigation noch absurder werden kann. Das hat mich heute gewundert, auch wenn es uns nicht mehr wundern sollte. Ja, aber fand ich sehr schön. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Mich über einige Dinge gefreut, die ich herausgefunden habe. Zum Beispiel, habt ihr schon mal gewusst, warum Lachgummi Lachgummi heißt? Weil es Gegenteil von Weingummi ist? Genau. Das habe ich nie begriffen. Was? Nee, ich auch nicht, aber es ist mega scheiße. Nein, das ist mir nie aufgefallen. Ich dachte mal, ja, die haben halt so Lachgesichter da drin. So. Ja, stimmt schon auch. Aber es ist ja, genau. Oh. Aber damit wollten die nur unsere Gedanken manipulieren. Eigentlich ist es das Gegenteil von Weingummi. Krasser Scheiß. Wenn man Lachgummi und Weingummi zusammenlegt, dann explodiert das. Das ignoriert doch jegliche Art von Etymologie. Ja. Das stimmt. Das ist halt wie Apfelpommes. Hör mir auf. Da blutet das Linguistenherz. Ja. Als alter Linguist, du. Ja. Da kommt man nicht weg von, ne, von dem ganzen Thema. Na ja. Ah, und übrigens, die Frau, was mir noch aufgefallen ist bei dem zur Transvestigation, was die Nadja auch noch gesagt hat, sie ist eigentlich der Meinung, ihre Theorie ist, dass die Kinder bereits im Mutterleib schon das Geschlecht geändert bekommen durch Hormone. Ja. Da ist sie ganz überzeugt von und das hat sie mehrmals in ihrem Video gesagt und das war auch so absolut absurd. Aber warum? Also ich muss noch mal sagen, was Tim ihr gesagt hat. Warum überhaupt wird das gemacht? Also das ist ja schon so, ja, die werden schon so ausgetauscht, da werden schon die Gene ausgetauscht, in den Eltern wird schon alles ausgetauscht. Ja. So, warum? Wo ist denn der Vorteil? Warum ist das nicht einfach normal? Aber das ist ja in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren ganz oft gekommen, dass es gibt immer diese Agendas von allen möglichen Gruppen und diese Agendas sind ganz schlimm. Ja. Punkt. Fertig. Und die Agenda von diesen Gruppen sind, dass man das Geschlecht immer ändert. Aber nur bei welchen, die berühmt werden. Aber dann. Das muss man ja schon im Vorhinein sich überlegen, wer jetzt berühmt wird. Und dann ändert man das heimlich. Ja. Aber so gut, dass es nicht rauszufinden ist, es sei denn an dem Photoshop des Lächelns in den Augen oder was. Vielleicht sind es im Mutterleib auch alles noch Orang-Utan-Aliens. Die dann umgestaltet werden. Ja, das ist total schlimm. Dann werden die Haare abrasiert und dann ist es Emma Watson. Ja, richtig. Tara. Okay, das hat man auch. Checkmate Atheists. Ja. Galileo Mystery. Apropos, Erhard Landmann, ne? Ja. Requiesquad in Patsche, 28.02.2018. Oh. Kurz vor seinem 90. Geburtstag. Dann müssen wir jetzt selber die Wissenschaft vorantreiben. Merry Christmas. Ja. Ja, frohe Weihnachten. Genau. Danke, Henning. Es wird alles rausgeschnitten. Die ganze Folge wird rausgeschnitten. Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht kann der ja mal einer dann Fotos von Zigeunern schicken. Dann kann sie ja mal das Rätsel auflösen aus vorherigen Folgen, ob Zigeuner wirklich existieren oder ob sie nur ausgedacht sind. Es ist sehr schön, so subjektive Wissenschaft oder ja, zu betreiben. Einfach so, ja, ich bin der Überzeugung, denn das ist komisch, das Bild sieht seltsam aus. Guck mal, das sieht komisch aus. So, da versteckt sich ein Affe hinterm Baum. Ja, was hat sie denn erwartet? Hat sie nicht Kongo gesehen? Will sie den Affen jetzt etwa Laser in die Hand geben? Das wäre zu erwarten. Ja. Na gut. Thema abgeschlossen? Ja, absolut. Deckel drauf. Dann habe ich noch ein paar Sachen, kleine Sachen nur. Da bin ich eines Nachmittags mal wieder auf Gute Frage gelandet und habe gefunden, da gibt es jetzt sozusagen eine Rampe, kommen erst Sachen, die nichts mit einer zu tun haben, und dann kommt etwas, was mit einer zu tun hat. Und erstmal war die Frage, ist eigentlich eine etwas traurige Frage. Wie kann ich wieder richtig Spaß haben? Und die Frage ist, mir ist in letzter Zeit wieder aufgefallen, dass mir nichts wirklich Spaß macht. Ich denke, es würde mir Spaß machen und mich interessieren, aber in Wirklichkeit fühle ich nichts dabei. Wenn ich ein Buch lese, das ich wirklich lesen wollte, macht es mir keine Freude, es zu lesen. Wenn ich eine Geschichte schreibe, die mir Freude machen sollte, macht sie mir eigentlich keinen Spaß. Wenn ich mit Freunden maile, macht es mir nicht wirklich Freude. Gefühle sind hier weggewischt, obwohl es mir eigentlich gut geht. Also, da würde ich sagen, das ist eine Depression. Mhm. Und die Antwort darauf war, probier mal aufregende Sachen, Paintball spielen, im Ballpark rumfahren, Kart fahren. Kart fahren? Ja, Kart fahren. Geil. Ist da auch was mit Drohnen? Drohnen sind doch jetzt gerade in. Drogen? Drogen. Und dazu lege ich auch noch quick die drei ähnlichen Fragen zu, die dazu gesagt wurden. Nämlich die erste Frage, ich liebe Lesen, aber mir wird sehr schnell langweilig dabei. Dann liest du es auch nicht, Lesen. Dann ist es nur Faulheit, habe schon lange verlernt, Freude zu empfinden. Also, ich bin so faul, ich kann mich nicht mehr freuen. Oh. Und jetzt, ist es die gleiche Person? Nee, ich hoffe nicht. Und jetzt sind die letzte aus diesem Themenbereich. Das ist jetzt was für die Kenner unter uns. Wie fühlt sich Sex an und macht es Spaß? Schlecht und nein. Interessant wird es dadurch, dass die Frage anfängt mit, also ich bin 23 und bin skeptisch. Dann bist du hier genau richtig in diesem Podcast. Ja, skeptische Podcast aus ganz Deutschland. So, andere Frage, die ein bisschen im ähnlichen Themenbereich ist. Warum streichelt man beim Umarmen den Rücken? Und die Frage ist dann, ja, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich meinen Freund beim Umarmen, Begrüßen und Verabschieden über den Rücken streiche. Jetzt frage ich mich, warum macht man das? Und dann, wenn man verliebt ist, also macht man das. Ich klopfe immer. Aber es ist so Reflex, weil man das Bäuerchen rausholen will. Da kommt eine Antwort von XXY Unwissende. Üblicherweise machen das Männer, auch Schulterklopfen. Ich glaube, damit wollen sie die Zärtlichkeit für den anderen relativieren, damit nur keiner auf den Gedanken kommt, man mag sie. Ich hasse schulterklopfende Männer. Ich weiß jetzt nicht, was diese Turbo-Feministin da plötzlich gegen Umarmen mit Rückenstreicheln hat, aber okay. Also wenn ich jemanden begrüße, gehe ich jetzt meistens einfach mit der Stirn an deren Stirn und sage Hallo. Ja, genau. Ich nehme immer mit beiden Händen ihre Hand und streiche damit den Daumen über die Hand, über das Handgelenk. Ja. Ist das creepy? Das ist auch sehr creepy, ja. Auch beliebt Eskimo-Kuss. Aber hier kommen auch entsprechende Antworten natürlich. Die Mädchen, die ich so umarme, beziehungsweise sie mich, machen das nie. Bis zu dem Tag, kommt wieder der Lichtstreif am Horizont. Bis zu dem Tag, als mich ein tolles Mädchen umarmt hat und mir den Rücken gestreichelt hat. Oh Mann, das war so schön. Wusste ich nicht mal, dass man es überhaupt macht. Nicht die beste und einzige, aber eine Begründung könnte es sein, dass man nicht weiß, was man mit den Händen und Armen machen soll in 3 bis 5 Sekunden. Und anstatt so starr diese Position zu halten, machen die Menschen das so. Ja, das finde ich gut. Man muss ja bedenken, die Frage kam ja von jemand, der das selber macht und gefragt hat, warum mache ich das? Das ist so absurd. Wahrscheinlich um Gleichgewicht zu halten. Ja. Und insgesamt viele, viele Sachen, wo man halt merkt, das Alter der gute Fragesteller. Wenn ich meine BF zur Begrüßung umarme, soll ich dann ihren Freund auch umarmen? Also das sind halt die schweren Beziehungsfragen, die man austarieren muss als 14-Jährige. Und als 40-Jähriger? Als 40-Jähriger, ja gut, da muss man auch überlegen, dass man nicht irgendwie in legale Probleme kommt. Ja, also hier ist eine Frage, ich meine, wir sind ja jetzt im Alter, wo es ja eher langsam in so Hypotheken oder sowas geht, darum hier ein Investitionsratschlag. Immer. Bild auf eine Wohnung für 3 Personen in Recklinghausen kosten. Also in Recklinghausen eine Wohnung für 3 Personen, 1 Erwachsener und 2 Kinder. 5 Mark. Und die Antwort, so viel du dir leisten kannst, da gibt es keine Grenze nach oben. Ein Drittel vom Gehalt so ungefähr. Ja, ein Drittel vom Gehalt. Wer zahlt ein Drittel vom Gehalt? Irgendwo in Magdeburg vielleicht. So, und jetzt kommt das Thema. Nämlich das Thema ist Metro. Metro, wir alle kennen es, das bekannte Spiel, aber es geht nicht um das Spiel. Es geht um das Geschäft, wo man einkaufen kann. Diese Metro, die Metro ist nämlich ein Großhandel. Ja. Und bekannt dadurch, dass es eine Metro-Karte gibt, die man bekommt, wenn man ein Geschäft hat. Und man darf nicht hin ohne diese Karte, dann kann man nur zu Real gehen. Das ist nämlich auch Metro. Richtig, dann kann man zu Real gehen. Oder man kann auch ohne Karte in dieses Metro-Restaurant und da essen. Ja. Das ist der Tipp für Leute, die gerne in die Nähe der Metro wollen. Und die Frage war, was brauche ich, um in der Metro einkaufen zu können? Bin begeisterter Hobbykoch und habe vom Fischangebot in der Metro gehört. Ah, also, das ist wirklich gut. Und es gibt natürlich Tipps. Hallo, wenn man eine Vollmacht hat, darf man nur für den Kartenbearbeiter, der die Vollmacht ausstellt hat, einkaufen. Bitte beachtet das. Ansonsten kann es richtig Ärger geben. Bitte. Ich stelle mir erst mal, da gehst du dann hin mit deiner Metro-Karte von jemand anderem mit der Vollmacht. Dann kommst du zur Kasse mit deiner Packung 500 Chupa Chups und 50 Kilo irgendwie Lachsfilet oder sowas. Dann sagen die, ist das auch für den, der die Vollmacht ausgestellt hat? Und dann sagst du, nein, das ist für mich. Und dann kommt die Polizei und du wirst sofort erschossen. Oder Boris Palmer. Oder Boris Palmer. Ja. Gibt es eine Metro in Tübingen? Nein, ja, ich wohne neben der Metro. Also in Tübingen, ja, das weiß ich nicht. Ja, in Berlin, selbst für freilich. Und eine interessante Antwort auf, was brauche ich, um in der Metro einkaufen zu können, war, wie lange du brauchst, um dich in einem riesen Supermarkt zu orientieren, das kann hier doch niemand wissen. Abgesehen davon musst du ein Gewerbe angemeldet haben, dass sie dich überhaupt dort kaufen lassen. Ich hatte, und jetzt, nachdem er den so fertig gemacht hat, kommt jetzt das Zuckerbrot. Ich hatte mal die Berechtigung, dort kaufen zu können, in der Fischabteilung, Klammer auf, Hannover. Nur beste Erfahrung gemacht. Der Mitarbeiter konnte genau begründen, warum er vom Kauf bestimmter Waren ab und zum Kauf anriet. Also erstmal interessanter Satzbau, aber ab und zum. Weil ich rate Ihnen zum Kauf an. Folgendes Getier. Ja, vor allem sind also Bindestriche dazwischen immer, wo man so fragt, warum. Ja, also jetzt wissen wir zur Metro, was braucht man? Das kann niemand wissen. Was du da brauchst, das kann man nicht wissen. Also was ich damals brauchte, als ich meine Metro einkaufen war, war ein Kasten Karazza, ein Kasten Bifi. Ja. Habe ich dann alleine gegessen zu Hause. Ich hoffe, du warst derjenige, der die Vollmacht hatte. Nein, ich wurde illegalerweise, man darf ja jemanden mit reinnehmen, wenn man so eine Karte hat. Man darf da alles kaufen, das ist ja eigentlich illegal, das ist ja keine staatliche Veranstaltung. Also das war schon immer ein bisschen Thrill, wenn man da so reingehen muss und dann hoffentlich werden wir nicht gekadet. Aber Henning, wusstest du eigentlich, warum Beefy Beefy heißt? Also das. Weil es nicht aus Rindfleisch ist? Keine Ahnung. Nee, es ist mir auch nicht aufgefallen, dass es wirklich einfach nur so, genauso klingen soll wie Beefy. Halt. Ja, ist so doof. Ja, okay, das habe ich mir herleiten können. Ja. Ich dachte, jetzt hast du. Oh. Nee. Also bin ich etwas enttäuscht. Aber das mit der Metro, ich war ganz oft als Kind in der Metro und fand das auch immer sehr aufregend, weil wir da irgendwie ich fand diese riesigen Regale und Gabelstapler immer total cool und man konnte immer da konnte man schon Mozzarella-Sticks kaufen, bevor es Mozzarella-Sticks im freien Handel gab. Wow. Frei verkäuflich. Bevor sie für den Pöbel freigegeben worden. Genau. Oder Jalapeno Poppers und sowas. Ja, ja. Und zwar in rauen Mengen. Und ich fand es interessant, also es war schon so, wenn man dann bezahlt hat, musste man ja die Karte vorzeigen an der Kasse. Und dann beim Rausgehen, dann hat man mal so einen langen Ausdruck mit diesem Druckerpapier bekommen, mit diesen Löchern am Rand. Und da war dann immer noch so ein Kontrolleur am Ausgang, der sich das dann auch nochmal angeguckt hat, doppelt. Der war bewaffnet? Der hatte eine Waffe, natürlich. Ja. Der hatte sogar so ein Schnellfeuergewehr. Kleinkalibrig. Nee, ja. Ja, und auch ein Schlagstock. Genau, also die waren in voller Riot-Montur. Ja. Alles bereit. Und auch immer so drei Rottweiler dahinter. Falls du einer einkauft, der ist nicht da. Ja. Ja, und dazu noch dann die Frage, wo ich mir die Frage sage: Wie teuer ist ein Yu-Gi-Oh! Display in der Metro? Weiß es jemand? Niemand weiß es. Und da bin ich aber dann über das Thema, was wirklich, also die Leute fasziniert, ohne gleichen Metro. Das, wie du schon gesagt hast, das scheint irgendwie so zu sein, das ist so wenn man nicht genug Mut zur Kleinkriminalität hat, dann geht mal in die Metro einkaufen. So. Mit einer geliehenen Karte. Und, so ähnlich habt gesehen, es gibt ein Forum, natürlich Foren, das sind unsere Haupttätigungszweige inzwischen. Unser Brot und Butter. Richtig. Da hat einer in dem Forum grillsportverein.de geschrieben. Lecker. Metrokarte für jedermann, so geht's. Da hat nämlich einer rausgefunden. Ist das ein Lifehack? Pass auf. Ja, richtig. Genau, diese Einstellung, die kam dann nämlich auch Sache sehr viel in diesem Thread, der über übrigens 28 Seiten in so einem PHPBB-Forum. Also ihr wisst, da geht's echt ab. Das sind 300 Posts oder so. Also ich und meine Freunde grillen zusammen. Und da ist Folgendes bei der Metro aufgefallen. Vereine dürfen schon lange bei der Metro einkaufen. Das Besondere ist aber, dass neben dem klassischen EV auch der Nicht-EV einkaufen darf. Also man kann einfach sozusagen einen Verein gründen, muss den irgendwo anmelden, bringt dann seine Satzung zur Metro, wo dann drin steht, du bist gewählt zum Chef des Grillvereins, den die gegründet haben. Und dann bekommst du deine Metrokarte und kannst da einkaufen. Nee. Doch. Krass. Das funktioniert. Also, das ist jetzt auch der Trick, wenn ihr in die Metro wollt, gründet ein Grillverein. Und dann kriegt der Vorsitzende, bekommt dann eine Karte. Und warum geht das auch noch 28 Seiten weiter? Ja, weil natürlich Leute wissen, das ist illegal. Ich halte diese Anleitung für fragwürdig. Noch dazu in einem Forum ist der erste Kommentar. Und der andere, ich finde es gut, dass es mal publik gemacht wird. Ja, Metro-Leaks. Ja, und dann heißt es richtig, dann heißt es, ist es nicht Unrecht, einen Verein zu gründen, nur um an die Metro-Karte zu kommen? Nee. Also moralisch vielleicht. Ja. Und die moralisch, ja klar. Moralisch wo einkaufen gehen und den Geld geben. Da müssen wir mal ein Theaterstück zuschreiben. So. Ja. Die Leute sind natürlich angegriffen davon und sagen, ja, das haben wir, erschleichen uns ja nichts. Wir haben einen Grillfreundenverein gemacht, um Grillgut zu kaufen. Und es zwingt dich niemand dazu. Es ist nichts Unrechtes. Und dann sagt Andra, das würde ich aber nicht so in der Öffentlichkeit sagen. Manchmal kann auch der Grund rechtlich eine Bedeutung haben. Also das geht dann wirklich über 28 Seiten weiter. Und dann kommen aber, wird natürlich schnell wieder alles relativiert. Oh, kein Richter, da kein Henker. Also insgesamt wird sehr viel gestritten darüber, ob die Metro sozusagen ein privater Verein ist, wo man nur rein darf. Und wenn man sich das erschleicht, dann steht man eigentlich schon mit einem Bein im Knast. Also dann ist es wirklich so, dann kommt schon die Polizei und holt einen sofort von zu Hause ab, weil man irgendwo im Forum geschrieben habe, man hat den Verein gegründet, nur um an die Metro-Karte zu kommen. Naja, und der eine gibt halt den Tipp, OP sollte seinen Post umschreiben in, hey, wir sind drei Kumpels, die zusammen grillen und haben einen nicht eingetragenen Verein gegründet. Jetzt haben wir neulich zufällig festgestellt, dass man auch eine Karte für die Metro beantragen kann. Voll cool, jetzt können wir auch in der Metro einkaufen. Kausalität ist manchmal aus rechtlicher Sicht entscheidend. Ja. Also, ich habe mich dann noch mal so 5 oder 6 Seiten weitergelesen, aber nicht 28. Also, kann man kurz auf 28 klicken und mal gucken. Wie die Diskussion beendet wurde. Ich hoffe, die wird einfach zugemacht und es wurden zwischendurch auch Ich mach das hier mal zu, ne? Ich hoffe, es wurden noch ein paar Leute gebootet. Ja, lass mal schauen. Na, am Ende sagen sie nur, dass es immer noch geht. Wir haben eigentlich eine Satzung ergoogelt. Still working? Ja, es ist so wie... Warum war das nicht auf MyDeals? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Warum ist das nicht auf MyDeals? Das würde brennen, nicht? Autohot die ganze Zeit. Autohot. Bis es vor dem Verfassungsgericht landet. Richtig. Jetzt hätte ich gerne eine zweite Metrokarte fürs Gästeklo. Das ist schon gut, weil wenn du wirklich mal Gäste hast, dann ist das, man muss ein Ticket haben für die Gäste, also so ein Busticket, dass sie den Nahverkehr benutzen können, dann eine Metrocard, falls sie beim Metro einkaufen gehen wollen und ein WLAN-Passwort. Das sind die Grundsteine des Gastgebertums. Ja. Und dann wird noch diskutiert, wie es mit Bildern ist bei Karten. Zum Beispiel die Selgros-Karte ist ohne Bild. Metrokarte ist mit Bild. Aber Transgourmet hat nur noch schwarze Karten ohne Passbild. Moment, Transgourmet. Ja, ja. Ich finde, das sind passt da, jetzt. Deswegen, da kaufen nämlich nur die Eliten ein. Das heißt, man kauft da nur mit Transgendern zusammen ein. Genau. Also die ganzen Fische in der Fischabteilung, die sind alle nachträglich umgedreht worden. Da muss man echt aufpassen. Also manche von den Hähnern sind auch eigentlich Hühner. Aber anscheinend kann man mit seiner Metrokarte auch in Kalkutta einkaufen. Also das habe ich jetzt auch gelernt. Ich wusste nicht, dass es auch eine Metro gibt, aber anscheinend. Hm. Ich hoffe, dass dieser Konzern nie dicht macht, weil der ist wirklich toll. Kindheitserinnerung und real geht es ja gerade nicht so gut und ja, mal gucken. Schauen wir mal. Ja. Ja, das zum Thema Metro. Also ich kann nur sagen, wenn ihr eine Metrokarte wollt, gründet einen Metro-Einkaufsverein. Ja. Ich hätte noch eine Frage, also du musst das jetzt nicht im Podcast on air beantworten, Roger, ja. Aber wenn du neben einer Metro wohnst, hast du da schon mal eingekauft? Was? Nee, ich habe nicht eingekauft, weil ich habe keine Metrokarte. Okay. Tja, warte. Und ich kenne keinen, der eine Metrokarte hat. Doch, ich kenne schon Leute. Aber. Aber du kennst jetzt den Trick. No people that have a Metrocard. Aber ich kann einfach eine beantragen. Ja. Stimmt, du bist aber, wenn man selbstständig ist, genau. Dann geht das bestimmt. Wenn Freiberufler, dann kann du ich das auch dafür, antragen. Als Freiberufler brauchst du ja dein Paket. Ja, aber du darfst nur Chips und Mate kaufen. Ja. Ich habe nur freigegeben für bestimmte Produkte. Ja, klar. Ja, richtig. Die Grillfreunde dürfen auch hier keine Avocado kaufen. Nee. Ja. Ich darf dann nur die Pizza kaufen. Ich brauche 50 Kilogramm Biskuit. Es ist notwendig für mein Unternehmen. Welche Tätigkeit haben Sie, Softwareentwickler? Aha. Ja. Dafür brauchen Sie 200 Kilogramm Hackfleisch? Ja. Na gut, bitte sehr. Nee, was ich mir schon gedacht habe, ist, dass ich vielleicht mal hingehen kann, 2-3 Tonnen Strohhalme kaufen, um es der EU mal richtig zu zeigen. Also, Mensch. Auf jeden Fall. Bisschen auch als Zivilcourage, ne? Also, dass sie die auch mal wissen, die da oben aber, können nicht alles mit uns machen. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für uns umweltbewusste Menschen, die nur noch Macaroni nehmen. Ja, ich hoffe, dass dieser Schlag auch zu einem blauen Auge führt, mit dem du dann nochmal davon kommst. Dasselbe mache ich übrigens auch mit Dieselfahrzeugen. Aufkaufen. Aufkaufen. Na gut, da sind die 2 Tonnen leichter erreicht als bei einem Strohhalm. Ja. Bei Diesel ist ja der Lifehack, einfach Benziner zu kaufen. Ja. Habe ich gehört. Kann man, oder auf Rapsöl umzurüsten. Ja. Na, Erdgas. Oder einfach einen Tesla kaufen. Ja, oder Fahrrad. Ich habe auf Fahrrad umgerüstet. Ich habe mir so, oder ich habe einfach den Motor rausgenommen und den Boden raus und dann mache ich wie bei den Flintstones so mit den Füßen. Ich verbrauche jetzt 1 Sklaven auf 100 Kilometer. Ja. Das klingt wie ein Witz aus dem Asterix-Film. Wie aus Asterix XXL 2, jetzt auf Nintendo Switch. Asterix XXX. Achso, ja, stimmt. A Porn Parody. Ich bin eher für Obelix XXX. Oder Idefix XXX. Oh, das ist not Tim und Struppi. Ja, also das ist, damit ist mein Thema beendet. Und jetzt, hochinteressant, siehst du. Ja. Ja. Das ist doch mal ein richtiges Weihnachtsgeschenk an unsere Hörer. Ja. Jetzt können die immer in der Metro einkaufen. Ich sehe das schon. Die Real ist gerettet durch die Metro-Gewinne, die wir denen jetzt zuspielen. Richtig. Und dann können uns leckere Pakete geschickt werden von allen Fans mit schönen Metro-Produkten. Ja. Ja. Von Humoralpathologie Nord e.V. Ja. Ja, die Metro ist Kunde von meiner Firma, deswegen muss ich mich jetzt leider in der Diskussion zurückhalten. Ah, okay, also ich habe da so ein NDA unterschrieben. Take it with a grain of salt, was wir hier gehört haben. Genau. Juhu, Metro. Also was ich zumindest sagen muss, ist, dass alle Leute sagen, Metro ist toll, und das Zweite, was sie sagen, ist, aber da ist es auch nicht billiger. Nee, das stimmt. Das stimmt, man sieht halt immer die Nettopreise und denkt sich, ach, das ist ja günstig. Und dann merkt man, man muss ja doch brutto zahlen. Günstiger ist nur bei Netto. So, haben wir noch ein Themachen? Wir haben noch ein Themachen, ja. Und zwar, ich sitze hier ja schon so gemütlich in unserem Kinderzimmer. Und zwar in der Leseecke von meiner Tochter. Kann sie überhaupt schlafen? Die ist nämlich, Ja, das geht schon. Sie wacht ab und zu mal auf und dann sage ich immer, und dann geht's wieder. Nee, die schläft natürlich bei uns im Bett, so ja, wie man das macht als Kind. Ja, das macht man als Kind so. Wenn man dann irgendwann mal ins eigene Zimmer gelegt wird, dann protestiert man so lange, bis man wieder zurück darf in die warme Höhle der Eltern. Keine Sorge, das hält nur noch ein paar Jahre an. Ja, mit 14 ist Schluss. Spätestens mit 18 ist Sense. Ja, naja, hoffentlich schon etwas eher, sage ich mal so. Also irgendwann werden sie auch so groß, dass es dann ungemütlich wird. Aber das spielt keine Rolle. Es ist ja nur für dich ungemütlich, nicht für das Kind. Richtig, das Kind legt sich gerne quer zwischen den Kopfkissen hin und sagt, hallo, hier sind meine Füße in deinem Gesicht. Genau. Und nachts um 4, wenn ich denke, ich muss aufstehen. Naja, aber ich sitze hier, wie gesagt, in unserer gemütlichen Leseecke. Die wird auch oft benutzt, weil meine Tochter sehr gerne liest. Und ich fange mal an mit einer Anekdote. Mir sind da ein paar erschreckende Dinge aufgefallen, wenn wir Bücher lesen. Und zwar ist es immer so, wenn wir jetzt uns ein Bilderbuch angucken und dann sieht sie da einen Bär, dann heißt es meistens, oh, Bär. Und dann steht sie auf, guckt mich mit großen Augen an und sagt, Bär. Holt sich ein anderes Buch, macht es auf und zeigt da auf einen Bär, der da auch drin ist. Und dann dachte ich so, das war so ein Flashback für mich an meine Masterarbeitszeit, wo man dann immer irgendwie irgendwo ein Gedichtzitat gelesen hat und dann, das ist ja aus folgender kaiserlicher Gedichtsammlung und dann schlägt man das erstmal nach. Und dann, fand ich sehr interessant. Und dann in einem anderen Buch zum Beispiel, da ist in einem Hintergrund ist immer so ein Bild mit einem Elefanten und dann will sie immer schon, dann sieht sie das und dann will sie weiterblättern auf die nächste Seite, wo dieses Bild eben auch im Hintergrund ist. Dann denke ich so, kannst du dich einfach auf die Lektüre an sich konzentrieren und nicht diese Kinderbücher akademisch zerpflücken und versuchen irgendwie die Zitate zu finden und die Referenzen. Und dann habe ich gefragt, wie kann man dieses Verhalten jetzt austreiben, damit das nicht später zu denselben Fehlern führt, die ich in meinem Leben begangen habe. Naja, das waren so meine Gedanken dazu. Ja, also das... Also ich würde die Bücher wegnehmen an deiner Stelle. Ja. Lieber was Richtiges lernen. Oder zumindest sagen, hey, genieß doch einfach dieses Buch für sich. Ja. Da, Bär, Tiger, da sind noch viele andere Tiere. Orang-Utan. Schlecht gezeichnet. Also was mir mal aufgefallen ist, dass diese Kinderbücher zum Teil unheimlich schlechte Qualität haben. Ist doch nur für Kinder. Ja, aber so diese Zeichnung manchmal, da erkennt man das Tier fast gar nicht. Und ich denke so, ja, ich sag jetzt mal, dass das Tier ist, aber eigentlich sieht das gar nicht so aus, weil das total schlecht gezeichnet ist. Ja, komm, das ist einfach fantasievoll, Henning. Ja. Und dann gibt es ein Buch, was wir haben, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Ich sag so, das sind so die kürzesten und einfachsten Sätze, die man schreiben kann. Und es hat es irgendwie in Print geschafft. Weißt du, da ist irgendwie so, insgesamt sind 500 Wörter in diesem Buch, aber davon sind 10 irgendwie falsch. Das geht doch nicht. Vielleicht ist das aus der Schweiz. Vielleicht ist es ja von Kindern geschrieben. Ja, von Kindern für Kindern. Für Kinder. Das ist natürlich gut möglich. Ich wollte euch mal fragen, habt ihr irgendwelche Lieblingskinderbücher, an die ihr euch erinnert aus eurer Kindheit? Wo ihr sagt, das kaufe ich für meinen Spross. Also ich mochte gerne, wo die wilden Kerle wohnen. Das mochte ich auch sehr gerne. Das ist auch, okay. das ist auch eins der Bücher, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Okay, und bei Roger? Das Yps. Faust 1. Das Yps mit Kickelgewick. Faust 1 bis alle. Rambo 2. Nee, die ganzen Bücher von, das hatte ich glaube ich sogar schon mal als Empfehlung, die ganzen Bücher von Richard Scarry, das sind so Bücher, wo so Tiere halt in vermenschlichter Weise in einer Welt leben und immer wird gezeigt, was die so machen und wie das funktioniert. Also wie zum Beispiel ein Brot gebacken wird oder wie die Kanalisation funktioniert oder wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Und so. Stimmt, das ist aber halt so. Ja, in so, da habe ich nicht mal die holländischen Bücher von gelesen, aber es gibt natürlich auch auf Deutsch und wahrscheinlich auch in anderen Sprachen. Weiß ja nicht, ob ihr dem Kind schon Mandarin beibringt oder nicht. Ja, so nebenbei. Nebenbei. Naja, also das könnte ich empfehlen. Für angehende Eltern und solche. Das ist schon mal gut, das merke ich mir schon mal. Habe ich gleich mal bei Goodreads mir eingespeichert. Ja, aber bei mir war es irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die Raupe Nimmersatt war immer sehr präsent bei mir in meinem Gedächtnis. Und deswegen haben wir uns das als eines der ersten Bücher angeschafft. Und ja, ist eigentlich ein ziemlich, weiß ich nicht, komisches Buch. Weil ja. Da geht es darum, dass die Raupe ganz viel isst, dann Bauchschmerzen hat, aber das ist auch egal. Und man wird trotzdem ein Schmetterling am Ende. Ja. Also ich weiß nicht, was da die Lektion sein soll. Ich weiß es. Das ist die Transagenda. Stimmt. Transgender-Agenda. Ja, ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dass du so die Raupe Nummer sagt, die hat ja irgendwie so eine, das ist so ungefähr so der Ernährungsplan, den auch The Rock hat. Die macht so, unter der Woche ist sie nur ein Stück Obst oder mehrere. Und am Wochenende ist, am Samstag ist dann Cheat Day. Da gibt es dann Tort und Lolli und sonst was. Früchte. Naja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Die Lektion, die man am Ende aus dem Buch mitnimmt, ist eigentlich nicht sehr gehaltvoll. Aber trotzdem ist es eins unserer Lieblingsbücher auch beim Zu-Bett-Gehen, weil vor allen Dingen am Ende der Reveal, dass da der Schmetterling rauskommt, das muss man natürlich auch dann immer gut verkaufen, immer so richtig Spannung aufbauen. Ja, ja, dann am Ende ist er wieder ein Schmetterling. Wer hätte das gedacht? Ja? Ein wunderschöner Schmetterling. Also das ist so unser Favorite. Und ich wollte es einfach nur nochmal bewerben, weil das Buch hat es auf jeden Fall nötig. Dein Tasty. Das sonst niemand. Das ich mag Tasty. Auch noch, oh, wie schön ist Panama von Janosch. Das ist auch ein schönes Buch. Ah ja, genau. Aber das ist mir zu links. Echt? Janosch hat doch sein ganzes Erbe dem humanistischen Verein gespendet, oder wie heißt der in Deutschland? Der finanziert den ganzen Atheismus in Deutschland rein durch sein Erbe. Ach, wie schön. Okay, und dann wird er jetzt nicht mehr gekauft. Nee. Damit beschleunigt ihr den Untergang des Abendlandes. Ja. Und beschleunigt auch die Transgender-Agenda. Und zu der Raupe Nimmersatt gibt es ja noch die Anekdote, dass George W. Bush hat ja mal gesagt, 1999, dass die kleine Raupe Nimmersatt ja auch immer sein Lieblingsbuch war in der Kindheit. Ja, ist nämlich Amerika. Und dass es ihn sehr beim Heranwachsen beeinflusst hat. Allerdings ist das Buch halt 1969 erschienen, wo er schon 23 war. Ja, stimmt. Aber naja, immerhin. Ja. Richtig. Immerhin ist es ein Präsident, der wenigstens irgendwann mal ein Buch gelesen hat. Besser spät als nie. Oder sich den Namen eines Buches gemerkt hat. Ja, lest alle. Habt ihr auch den Kakophant? Kakophant, oh Gott. Nee. Das ist auch ein Lied, dazu, oder? Das ist auch ein Kakophant. Da ist der Rüssel eine Klorolle, ist voll geil. Nee, ist nicht voll geil. Das ist ein Thema, was uns... Die Kakophant-Agenda. Das Thema kommt bald. Wir sind noch nicht in der Töpfchenphase, aber das wird auf jeden Fall bald Thema. Da auf jeden Fall auch eine Serie drüber, das Töpfchen anlernen mit dem Kakophanten in 27 Schritten auf YouTube. Ja. Und dann habe ich halt nochmal so genauer über Kinderbücher nachgedacht und dann habe ich so gesagt, man kann das ja ungefähr so einteilen, so Arten von Kinderbüchern. Es gibt die so geschrieben werden, die so eine Message haben, halt irgendwie. Captain Planet. Sagen wir, hey, andere Menschen, die anders sind, sind auch voll okay und wir haben uns alle lieb. Und dann gibt es halt die schreiben, wie man richtig auf Klo geht. Ja. So. Und wenn man zu viele Streiche macht, wird man am Ende zu Brot gebacken. Ja. Richtig. Zu Recht, ja. Ach, stimmt. Wilhelm das gibt es auch noch, so, die Kinderbücher, wo am Ende ganz die Kinder bestraft werden. Ja, völlig zu Recht. Und dann ist er gestorben, weil er hat das falsch gemacht. Ja. Dann kam der zum Daumenlutscher der Typ mit der Riesenschere und hat ihm den abgeschnitten. Ah, ja, das ist eine schöne Geschichte. Wollte ihn super nicht essen. Aber das ist auch, ohne Scheiß, ich finde den Struwwelpeter, den habe ich wirklich richtig gern angeguckt, weil er mich fasziniert hat mit dieser Morbidität. Ich auch, das war so morbide, das hat man sich irgendwie immer gern angeguckt. Ja, man hat gleichzeitig ein bisschen Angst, aber man konnte auch nicht weggucken. Ja, genau, also Angst ist ja auch manchmal gut. Ja. Naja, und ich habe mir gedacht, ich beschäftige mich noch ein bisschen mehr mit den Büchern, wo es mehr so um AA und so weiter geht. Und dann gibt's ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses bekannte Buch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Das ist so gut. Oh Gott. Das ist so gut. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Und das ist ja verfasst von einem, der Verfasser heißt Werner Holzwart. Und ich hab das beim ersten Mal gelesen, Werner Herzog. Und dann, Wäre auch möglich. Der macht ja jetzt in der neuen Star Wars Serie mit. Hallo? Hallo, good evening. Oh nein, Werner Herzog. How are you guys doing today? Warum kannst du nicht Deutsch mit uns sprechen? You know, I don't talk German anymore. It's Oh, okay. I don't like it. It's a really ugly language. I hate it, and I only speak it when I have to. But you can speak German to me. I don't care. Ah, okay. It's inconsequential for me. But you talk in German. I will talk in English. But I came on this radio program tonight to clarify a thing that I actually wrote the book about the mole who got shit on his head. But that guy Werner Holzwart, he is an imposter. And if I would meet him, I would probably kill him. Aber du könntest ja immer noch den Film machen zu diesem Buch. Die Verfilmung. You know, the events from the book are actually based on events that happened in real life. So you know, when I was filming the film Fitzcarraldo in the Amazonian jungle, you know, I was working with Klaus Kinski, and on one day, he was particularly angry. He was shouting a lot, and he was really, really, how do you say it? He was really uncomfortable, and he made everyone really miserable. And I thought, I have to act revenge on him. So when he went to bed, I went over to his tent, I pulled down my trousers, and I took a big shit on his head. And you have to consider that when we were filming the movie in the Amazonian, we didn't have good food. We only ate fruits and the occasional fish. So I was really surprised that I was able to produce a really magnificent turd that landed on his head. Needless to say, he was really angry when he woke up. He was really agitated, and he was looking for the culprit who put the poop on his head. And I didn't come forward until he faced me. And then I said, Klaus, you are a disgusting human. So I did a disgusting thing with you. And then we both had a good laugh and went on to make the movie. Anyway, I just remembered that story and I heard you talking about this book. So I materialized in this room. I want to say my part of the story. But anyway, have a good radio show or whatever you're doing here. I don't care. It's of no consequence to my existence. So please continue with the show and have a good life. I won't remember it. Ja, vielen Dank, dass du dich hier reingemacht hast. Aber ach, warst du die ganze Zeit da, Henning? Ja, er hat mich vom Mikrofon weggezerrt. Ja, hast du Glück gehabt. Und normalerweise kommen ja immer nur Special Gäste, wenn man gerade auf Klo ist, ne? Ja. Ich habe alles gehört, auf jeden Fall. Gut, ja, aber dann habe ich mir gedacht, ich muss von diesem fantastischen Buch nochmal auf Amazon die Rezension angucken, weil das macht man ja ab und zu. Und zwar habe ich mir... Mir wurde letztens auf der Arbeit gesagt, dass ich viele Sachen, dass ich oft das Wort Hass benutze. Ich sage oft, ich hasse dies und das. Und dann wurde mir mal vorgeworfen, dass das mein Mindset, mein Framing sehr beeinflusst. Ja. Und dass ich das doch nicht so oft machen soll. Also hat mir ein netter Arbeitskollege gesagt und habe gesagt, ja gut, das stimmt. War das eine Intervention? Nee, es war keine Intervention, das war mehr so eine Anmerkung. Ja gut, ich sage das schon oft. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich jetzt bei dem Thema mal die ganzen negativen Bewertungen vor und gucke mir an, was so Leute an Hass auf dieses besagte Buch haben. Von dem kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Gut, ein Review lautet, ach ja, und die Moral von der Geschichte, wenn dir jemand auf den Kopf kackt, dann kackst du ihm schön auch auf den Kopf. Schön. Man könnte die moralischen und gesellschaftlichen Missstände unserer Zeit wohl nicht besser in einem Kinderbuch darstellen, wie dies hier passiert ist. Also nicht von den vielen positiven Rezensionen blenden lassen. Denn auch wenn es sich um eine witzige Geschichte handelt, zum Schluss bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack. Echt schade. Nächstes Review. Habe dieses Buch als Geschenk gekauft. Das ist auch der einzige Grund, es zu behalten. Wer liest seinen Kindern ein Buch über Tierausscheidungen vor? Das Buch als Geschenk zu kaufen, ist der einzige Grund, es zu behalten. Das habe ich noch nicht verstanden, was damit gemeint ist. Apropos Geschenke und Kacke. Ich hatte neulich den Weihnachtskatalog von Toys R Us in der Hand. Und wusstet ihr, dass es so Gesellschaftsspiele mit dem Thema Kacke gerade en masse gibt? Da war eine ganze Seite mit so oder so Familienspielen, die sich um das Thema Kacke drehten. Da war so ein Spiel, da musste man so mit einem Pömpel einen Kackhaufen aus einer Plastiktoilette rausziehen. Den Kackel. Und da waren wirklich eine komplette so ein Seite Play-Doh mit artverwandten Spielen. Und wo du oben so ganz viel Play-Doh reintust und dann kommt hinten eine Wurst raus. Wenn das dann rauskommt, hat man verloren oder gewonnen, weiß nicht. Vielleicht ist das so wie Looping Louis, so ein Trinkspiel oder so. Aber es ist echt verrückt. Und vor allen Dingen ist es verrückt, dass es Toys R Us in Deutschland noch gibt. Ich dachte, das hätte überall dicht gemacht. Oder war das nur in den USA? Nein, nur in den USA. Nur in den USA. Okay. Aber die sind ja nicht auch schon wieder nicht mehr dicht? Ja, die sind auf, aber die haben jetzt einen anderen Namen. Die heißen jetzt Joffrey's Toybox. Ja. Ah. Ich habe mich eines langweiligen Abends lange mit der Geschichte von Toys R Us beschäftigt. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, das hieß irgendwie halt, also schon Toys R Us, aber ich dachte, das ist halt so ein deutsches Wort, so Toys R Us. Toys R Us. So ein Toys R Us und dann Us. Ja, ich dachte, vielleicht heißt der Herr Franz Toys R Us oder so, der das gegründet hat. War dann doch nicht so. Interessant. Dann möchte ich jetzt auch Kinder haben, damit ich diese ganzen Kacke-Spiele spielen kann. Es gibt noch mehr Reviews. Ja. Ja. Ich war noch nicht fertig. Ach so. Abgrundtief schlecht, dieses Buch. Wie kann es lustig sein, wenn jemand auf den Kopf wenn man jemanden auf den Kopf scheißt? Oh, geht schon. Das ist außer erniedrigend, aber auch gar nichts. Leider ist uns das Buch nun geschenkt worden. Ich hätte es uns gerne erspart. Mein Kind ist entsetzt, ich auch. Hätte gerne Minussterne vergeben. Das Kind ist entsetzt. Ja, das glaube ich nicht. Du liest mir deinem Kind das vor, denkst dir nichts Böses, was in dem Buch, das Buch, wer hat mir auf den Kopf gekackt, worum wird es wohl gehen? Das Kind sagt nur, ich bin alarmiert, Papa. Ich bin aus den heiteren Wolken gefallen, als ich gesehen habe, worum es in diesem Buch geht. Wie viele Sterne hat das denn eben gegeben in der Rezension? Ein Stern, oder? Das sind alles Ein-Sterne-Reviews. Okay, aber wenn sie sagt, ich möchte gerne oder eher Minus-Sterne geben, dann sollte man auch dazu schreiben, dass man den einen Stern nur gegeben hat, weil man einen geben muss. Richtig. Leider ja, muss das man ist das Wichtigste. Das gehört zum guten Ton. Ich würde gerne null geben, aber es geht nicht. Ich hätte auch nichts schreiben können, aber das ging auch nicht. So. Nächstes Review. Hält man dergleichen wirklich für witzig? Ich vermag es nicht zu glauben, werde mich aber nicht mehr wundern, wenn ein weiteres Buch in gleicher Währung erscheint, etwa vom kleinen Hase, der wisst wollte, wer ihm ans Bein gepisst hat. Ich weiß nicht, ob das funktioniert als Prämisse. Nee, überhaupt nicht. Das ich habe alle nicht verstanden, worum das geht. Da hat auch jemand, wow. Ja. Ich habe einfach das Tier substituiert. Und da ist die volle Bandbreite der Kreativität ausgeschöpft worden. Ich will lieber so ein Buch haben, wo ein Tier den Hasen so wie so eine MG nimmt. Und an seinen Ohren dreht, wie an so einer MG und hinten die ganzen Hasenködel so rausfliegen, wie so eine Maschinenpistole. Das fände ich schön. Das soll mal jemand malen. Das als Gesellschaftsspiel. Ja, das wär's. Von Hasbro. Ja, da kommt schon wieder der Hass hervor, das hätte ich jetzt nicht gehört. Aber Hass, ja, Hasbro. Ja, der Henning ist ja auch so ein Hasbro, der jetzt aber versucht, das abzulegen. Richtig, das hast du richtig erkannt. Dieses Büchlein ist eine Beleidigung an meine Intelligenz. Die Tatsache, dass so viele Eltern es positiv bewerten, spricht dafür, eine Eignungsprüfung zur Erziehung ablegen zu müssen, bevor sich Menschen vermehren dürfen. Ja, das ist echt das größte Problem. Ja, heutzutage kriegt ja jeder die Lizenz zur Vermehrung, auch völlig ohne Prüfung. Man muss nur einen nicht eingetragenen Verein gründen. Richtig. Ja. Verein zur Vermehrung von sich selbst. Dieser Schund gehört vom Markt genommen. Ich schäme mich für die deutschen Eltern. Ich schäme mich. Für die deutschen Eltern. So viel dazu. Ein schreckliches Buch. Aber ich habe auch durchaus positive Reviews gelesen, wo dann immer Sachen stand wie: Dieses Buch hat geholfen, meinem Sohn seine lähmende Angst vor seinem eigenen Kot zu sehen. Und dann habe ich. Das stand immer zitternd über dem Teppich. Darauf freue ich mich auch schon, wenn das bei uns Thema wird. Naja, Kindererziehung ist was Schönes. Ja, klingt so. Aber ich will dieses Buch auch nicht haben. Ich finde es auch doof. Echt? Ehrlich. Warum ist das doof? Ich mochte das gerne. Hat sich das geprägt? Das hat einfach, das ist so wie Raupe Nimmersatt. Das ist so ein... Ja, stimmt. Ist vergleichbar. So ein sinnloses Buch. Okay. Der Sinn ist doch schon, dass man einfach lernt, wie die ganzen unterschiedlichen Tiere machen, oder? Und dann kann man im Wald gehen und das wiederentdecken. Richtig. Dann sagt, das ist doch immer so. Er hat gesagt, hast du mir auf den Kopf gemacht und sagt das Tier, nö, ich mach so und mach dann halt so einen Fladen dahin. Dann nimmt man halt so ein Stück auf, zerreibt es zwischen den Fingern, riecht dran und sagt, nee, das ist nicht das. Dieses Tier war vor. Ja, wir durften noch alle als Kinder gar nicht in den Wald wegen Tschernobyl. Ja, stimmt. Das stimmt. Das können sie heute, die Millennials, die kennen das nicht mehr. Wir sind doch die Millennials. Die sind immer virtuell im Wald. Ja, ja, die gehen Hallo, immer nur. Wir sind Millennials, das ist Generation Z. Ach so. Nein. Im weiteren Sinne. Ach so, übrigens nochmal zum Thema Transgender-Agenda. Ja. Wir haben auch ein paar Bücher und da sind halt Bilder drin. Und da sind Leute, die haben offensichtlich ein gewisses Geschlecht. Aha. Also die sind halt so dargestellt. Aha, mit der, das hältst du für angebracht. Durch Kleidung, lange Haare und so. Genau, da ist ein Bild, da ist eine Mutter mit ihren Kindern und meine Tochter sagt dann immer Papa. Und dann sagen wir mal, vielleicht, ja, vielleicht ist das der Papa. Wer weiß. Naja, das zu dem Thema. Aber ja, man muss ja nicht immer so eng gesteckt denken. Ne? Nee, früh für die akademische Karriere deswegen vorbereiten. Immer schön skeptisch bleiben. So, ist das Thema fertig. Sehr schön. Das war ein sehr schönes Thema. Ja. Richtig. Das war super. Und die Delete Scene von der Fritz Coraldo Dokumentation war auch gut. Die kannte ich noch nicht, die Story. Wer hätte das gedacht, dass der vorbeikommt? Danke an den Herrn. Wir haben ganz schön viele Stargäste hier. Schade, dass es nicht zur Jubiläumsfolge ist. Voll krass. Vor 2 Jahren noch Uwe Boll. War Uwe Boll auch schon mal da? Mittelbar. Indirekt war doch Uwe Boll da. Ich habe ihn ja nur mal persönlich gesehen. Nee, ich habe den Koch aus einem Restaurant mal persönlich gesehen. Ah ja, stimmt. Stimmt, ja. Und der hat immer von Uwe erzählt. Ach, Uwe. Der Uwe. Ach, der Uwe. Und dann war der Michael Madsen beim Uwe zu Hause und hat mit einer Waffe in die Luft geschossen. Was man so macht. Ich weiß nur noch, dass der Uwe Geld zurückgekriegt hat von VW für diesen Skandal, weil er ja in Kanada wohnt. Das hat er auch bitter nötig. Der ist gut im Finanzen abgreifen. Richtig. Ja, was der erzählt hat, was man kriegt für so einen Film bei Netflix, das lohnt sich nicht. Kein Wunder, dass kein neuer Rampage mehr kommt. Ja, seltsam, dass er nicht schon einen Netflix-Film machen durfte. Ja. Darf ja eigentlich jeder. Nur Uwe nicht. Oder Netflix vor Verwendung Telefilm. Da war letztens wieder Heihnachten, wo 5 verschiedene Sharknado-Filme hintereinander kamen. Heihnachten. Ich verstehe das Wortspiel nicht so richtig. Oder Heiligabend. Ja. Heiligabend war besser, aber manchmal haben sie auch Heihnachten gesagt. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ende. Soll ich nochmal eine Runde Philipp Lahm machen? Ja, und dann können wir noch Tasties sagen. Und dann. Sehr gut. Ich weiß nicht, seit wann es das gibt, aber bei Gute Frage kann man inzwischen auch Umfragen einstellen. Oh. Wow. All diese Möglichkeiten. Das sind tolle Ergebnisse vor allem. Und so fragt eine Leserin, eine Fragerin, schon mal gehört, dass jemand wegen eines Tampons fast gestorben wäre? Und die Umfrage hat folgende mögliche Antworten. Öfter 33%, ja, 26%, jetzt schon 20%, nein, 20%. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Ist wie so ein Rätsel, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich werde dieses Segment auch schließen mit so einem Rätsel. Aber dazwischen kommt noch ein bisschen Futter. Warum verliebe ich mich in so wenig Jungs? Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der ich jeden Tag auf einen anderen Jungen dachte und mich auch relativ schnell verlieben konnte. Doch seit längerer Zeit geht mir einfach nur noch dieser eine Junge durch den Kopf. Ich habe mit ihm noch nie gesprochen sehen, aber jeden Tag in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Das nicht näher benannt werden soll. Ja, ich würde mich gerne in einen anderen verschauen, aber es geht einfach nicht. Für einen anderen bekomme ich einfach keine Gefühle zusammen. Wie kann ich das ändern? Ich würde sagen, Paintball spielen gehen. Ja. Gute Idee. Kartfahren. Zum Beispiel. Oder vielleicht einen Volkshochschulkurs besuchen. Zum Thema Paintball spielen. Kartfahren. Bei den Flirt bekommt man die Nummer von Frauen, Fragezeichen. Ich habe immer unterwegs versucht, die Mädchen zu flirten. Kann immer ein Gespräch mit ihnen haben. Nach dem Gespräch kann ich normalerweise die Nummer von ihnen bekommen. Aber nach 2 oder 3 Tagen, wenn ich dem Mädchen schreibe, manche beantworten gar nicht, manche können beantworten, aber nicht viel, manche können auch normal beantworten, aber möchte nicht mit mir draußen gehen, daher habe ich niemanden gefunden. Warum ist das so? Ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Man kann immer die Nummer kriegen, man muss einfach nur fragen. Und dann schreibt er halt genauso, wie er seine Frage formuliert hat und dann denken die alle so, Da hätte er auf jeden Fall mal eine Umfrage noch draus machen können. Das finde ich auch. Auch eine Umfrage hätte man machen können aus sie, wozu er fertig war. Ist diese Formulierung grammatikalisch korrekt und nutzbar? Und in eine ähnliche Kerbe schlägt die Sprache vom die Frage vom Nutzer Deutsche Spra 150 durch das Salz oder durch den Salz? So, weiter geht's. Wie werde ich bekannter? Fame. Also bei den beliebten Famen in meiner Stadt ist das immer so, jeder kennt irgendwo von irgendwoher jeden und immer reden welche über diejenigen, kennen sie von Insta und so weiter. Wie kann ich auch mit solchen Leuten in Kontakt treten? Also wenn es jetzt irgendwie vom Geschmacksstyle Musik ankommt, bin ich schon mal genauso, aber ich habe keinen direkten Kontakt zu solchen Leuten. Klar, ich kenne welche, die kennen und so weiter, aber mit denen gehe ich höchstens mal raus in die Stadt. Aber ich bin nicht wirklich befreundet mit ihnen, beziehungsweise weiß auch nicht, wie ich gut mit denen werden könnte. Im Allgemeinen habe ich nicht viele Leute, die ich wirklich, also meine Freunde, sehe, weshalb ich ein paar neue kennenlernen möchte und von so Famen geht das am besten. Also wie komme ich dazu? Transgender. Keine Satzzeichen. Echt? Nee, außer das Fragezeichen am Ende ist ja eine gute Frage. Ja. Sonst könnte man das nicht posten. Wir haben keine Fragezeichen in Ihrem Text gefunden. Ist das überhaupt eine Frage? Sind Sie sicher? Sie haben Anhang geschrieben. Ja, auf jeden Fall wesentlich besser sollte man die Frage wie folgt formulieren. Wie atmet man richtig beim Fußball? Frage steht oben. Schönen Abend noch. Regulär. Ja, Luft rein. Einfach regulär. An Restluft. Also raus. Immer Luft anhalten, bis ein Tor fällt, weil wenn man zu viel atmet, fallen keine Tore. Das stimmt. Richtig. Und bloß nicht hinsetzen bei dem Endspiel. Genau. Sitzen ist für den Arsch. Und das Sofa ist, bringt Pech. Ja, nicht formulieren sollte man die Frage wie folgt. Hey, wie geht die Aufgabe 4C, 5B und 6B? Die anderen habe ich schon gemacht, danke im Voraus. Ups, falsches Fenster. Das ist ein Level an Faulheit. Das finde ich schön. Auch schön fand ich folgende Frage. Ist Friseur das Richtige für mich, wenn ich mich für Frisuren schneiden interessiere? Ja, kann sein. Also das braucht man immer. Gute Friseure für die Orang-Utans, genau. Ja, genau. Ja. Für die ganzen Kostüme. Ach, wie das alles wieder ineinander klickt hier in diesem Podcast. Ja. Diese Referenzen. Ja, Lange Zeit arbeitslos. Wäre es hilfreich, in die Bewerbung zu schreiben, dass man eine schwere Behinderung hatte? Ein Freund, 21 Jahre jung und seit 8 Jahren arbeitslos. Was? Der ist mit 13 arbeitslos geworden. Ja, diese Kinderarbeitslosigkeit, aber die ist schon schlimm. Ich frage für einen Freund. Ja. Ja. Vielleicht hat er ja schon ab mit 10 irgendwie Zeitungen ausgetragen, wurde dann entlassen wegen der Behinderung und war seitdem arbeitslos. Na, wahrscheinlich. Ja. So, und jetzt habe ich noch eine Frage an die Filmkenner, an die Filmkonnoisseure unter euch. Alte bzw. Kinderfilme. Wollte mal fragen, ob jemand weiß, wie die Filme heißen, die ich gleich beschreiben werde. Erstens, der Film ist schon älter, die Figuren in den Filmen sehen komisch aus. Der fängt so an, dass der Mann, um den es geht, Fahrrad fährt. Und ich weiß noch, dass die im Film später so Froschbeine gegessen haben oder sowas. Mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Aber vielleicht hat einer von euch eine Idee, was es sein könnte. Einer Fahrrad fährt. In den zweiten Film geht es um so Elfen, Feen, Zeichentrick und ihr Walsch wird später zerstört. Und an einer Stelle, die ist so ein Gerät, wo Baumstämme zerschreddert werden. 100%, ja. Mit Tim Curry als wie heißt der nochmal? Krangor, der Zerstörer oder sowas. Ja, zum Beklopfen. Den habe ich mal im Flugzeug geguckt als Kind. Ich habe den im Kino gesehen. Den wollte ich unbedingt im Kino gucken und da hat meine Mutter gesagt, also nee, das will ich echt nicht sehen. Und dann hat sie meine Schwestern und mich da abgeladen, dann mussten wir den alleine sehen. Ach, das war der erste Film, den wir alleine im Kino geguckt haben. Das ist auch wirklich ein Schundfilm, das muss man schon sagen. Aber darum war er auch geil. Aber ich muss meiner Mutter zugutehalten, ich war noch nicht 12, als der Super Mario-Film ins Kino kam. Oh. Und da ist sie dann mit unserem Nachbarsjungen und mir reingegangen und hat sich diesen Film angetan. Die arme Mutter. Das muss echt. So, der letzte ist eher für Kinder. Es gibt um so einen gelben Jungen, der ist viereckig und hat auch einen Zackenschwanz. Wenn ich mich nicht täusche, hatte er auch Freunde mit komischen Häusern. Zum Beispiel der Bücherwurm hatte ein Buch als Haus und so weiter. Ein Junge, viereckig ist mit Zackenschwanz. Ja. Hat er gleichzeitig Pikachu und SpongeBob und geguckt. SpongeBob, ja. Das ist schon etwas älter, SpongeBob. Das ist auf jeden Fall ein antiker Film. Ja. Aus der sogenannten Antike. Der erste Film klingt so, warum will man den nochmal gucken? Das klingt überhaupt nicht interessant. Da fährt jemand mit dem Fahrrad und dann essen die Frosche. Froschbeine. Nicht ganz Frosche. Nur Teile. Also entweder ist das ein französischer Film. Ja. Mit Sicherheit. Oder ein Ghibli-Film, würde ich jetzt sagen. Vielleicht. So, ich mach mal weiter mit den Fragen. Mein Mähroboter schafft nur einen Apfel. Was? Mein Mähroboter schafft nur einen Apfel, Fragezeichen. Wie ist denn die Normzahl für Mähroboter? Wie viele Äpfel müssen die denn schaffen? Wie viel schaffst du so? Ja, 5 auf 100 Kilometer. Okay. So, Roger, noch eine Frage für dich. Wie installiere ich alle Windows-Programme? Apt-get install. Alle Programme. Ja, inzwischen ist ja auch... Ja, es ist der neue Paketmanager, ist ja ne? Linux. Ja, es ist ja tatsächlich inzwischen drin in Windows 10. Du kannst da jetzt so Ubuntu reinfahren und dann hast du in Windows Ubuntu mit, wo du alles machen kannst. Kannst du einfach alles installieren. Einfach alles installieren. Aber einfach alles. Alles krass. Also auch alle ich Games. Ich gucke mir, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, wieder das Video an, wo alle Windows-Versionen nacheinander installiert werden. Ja. Da habe ich jetzt gerade sehr viel Bock drauf. Das ist eine gute Idee. Ich mache aber erst noch mal ein bisschen weiter. Was ist die erwartete Strafe für die Sache? Hallo, ich habe versucht, die AOK zu betrügen mit 485 Euro. Ich habe meine Bankpapiere gefälscht. Die AOK hat mich Anklage oder Anzeige. Was ist die erwartete Strafe für die Sache? Wie hat denn das gemacht? Todesstrafe. Es ist tot. Ja, das weiß ich nicht. Wie? Immer wenn ich diese Sachen lese, frage ich immer, was haben die Leute denn tatsächlich jetzt gemacht? Was ist denn wirklich passiert? Ja, das frage ich mich auch. Gefälscht. Hat man als anstatt seiner eigenen Kontonummer angegeben, die Kontonummer vom WWF oder sowas. Und dann hat den Geld abgezogen. Ja, sorry. Keine Ahnung. Apropos Fälschung. Meint ihr, ist es fake? War noch niemand auf dem Mond? Meint ihr, ist es theoretisch möglich? Falls ja, wird mal wieder jemand den Mond besteigen? Ich dachte, wie im Weltraum, dass man nicht am gleichen Ort bleiben kann. Es würde einen wegschweben. Wie konnten die drei auf dem Mond rumlaufen? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, ich würde sagen. Eine sehr gute Frage. NASA, BTFO. Die wissen jetzt, da kann man nichts mehr gegen sagen. So, und wir hatten es ja vorhin von den Filmfreunden, jetzt sind die Serienfreunde dran. Ui. Welche Folge, Staffel von Die Nanny ist das mit Felix? Hi Leute, ihr kennt doch sicher die Folge von Die Nanny, wo der Felix ist und seine Mutter schlägt und sagt, piss dich, Alter. Das klingt auf jeden Fall nach einer ganz regulären Folge, Die Nanny. Auf jeden Fall. Gut, weiter, nächste Frage. Haben Kakerlaken Penisse? Brauche schnelle Antwort, danke. Zu den Themen Penis, Kakerlaken, wichtig und schnell. Wichtig. Ah. Wichtig. Übrigens, der Felix ist nicht aus der Nanny, sondern aus der Supernanny. Ah. Ich dachte, sollte man vielleicht auch noch wissen dazu. Ach, jetzt okay. Weiß ich ja, welcher Felix das ist. Ach so. Ist das der Still der Treppe, das Kind oder was? Nee, ich weiß nicht mehr. Da waren schon mehrere auf der Treppe, aber der sagt tatsächlich, piss dich, Alter. Ach so, der, okay. Ja. Piss dich, Alter. Ich habe einfach Felix und Nanny eingegeben in Google, so kriegt man dieses Ergebnis. Dann kann man es auch gleich gucken. Warum hast du das nicht bei Gute Frage eingegeben? Hendrik, ja. Tipp mal Idiot ein. Diese Aussage möchte ich nachher Idiot. Noch einen kleinen Haken zurückschlagen. Aber erstmal mache ich nochmal weiter. Nadel in C, Körper regelt alles alleine. Hallo, gestern bin ich frontal gegen eine Nadel gelaufen. Die da installiert war. Weitergehen. Körper regelt alles alleine. Frontal gegen eine Nadel laufen. Weiter geht's. Will meine beste Freundin was von mir? Hi, ich bin M25. Ich zerbreche mir seit Tagen nur noch den Kopf an meiner besten Freundin zum Verstehen. Wir kennen uns quasi schon das ganze Leben. Sie hat auch bis vor einem halben Jahr neben mir gewohnt. Vor mehreren Jahren, circa mit 15, 16, waren wir auch kurz zusammen gewesen. Seit sie umgezogen ist, war bis auf Chatten der Kontakt nicht mehr so viel. Wir schrieben mal kurzem und sie erzählte mir, dass sie von mir geträumt hätte, wie wir halt, naja, was getan haben, sie schwanger von mir wäre und es eine schöne Beziehung im Traum war. Wochen später, in Klammern aktuell, fragte sie mich mal, ob ich ihr nicht ein Baby machen möchte. Dann kam mal, ob wir zusammen ins Kino gehen, den dritten Teil Hop 50 Shades of Grey gucken zu gehen, und sie fragte mich, ob wir nicht zusammenziehen möchten. Auch immer, wenn wir was getrunken haben, möchte sie mit mir schlafen, und am Wochenende war ich auch bei ihr und dann kam es auch dazu, dass auch ohne Gummi. Währenddessen sagte ich ihr, dass ich das keine gute Idee finde, was wir tun, zumal was, wenn sie wirklich schwanger wird. Sie erwiderte darauf, es wäre doch schön und dass wir auch zusammenpassen würden. Aber kann man an die Worte glauben, was sie im betrunkenen Zustand gesagt hat zu ihr? Sie ist 23 und auch schon Mutter eines 2-jährigen Kindes. Oh. Oh, okay. Eine schöne Geschichte. Das war der Reveal am Ende. Das war der Reveal, genau. Ein wunderschöner Schmetterling. Ja. Und dann habe ich noch eine schöne Frage. Was jemand wie das Lied mit Dom, Dom, Dom, Dam, Dam, Dam, Dam heißt. Ein Typ beginnt mit Bom, Bom, Bom, Bam, Bam und danach kommt dieser komische Werkzeuggeräusch. Kennt jemand das Scheißlied? Das dumme Werkzeuggeräusch. Dom, Dom, Dam, Dam. Ja. Bom, Bom. So. Und jetzt habe ich noch abschließend zu diesem Segment eine Frage, wo ich den Bogen zurückschließen möchte zu dem, was Hendrik vorhin gefragt hat. Gute Frage, Fragezeichen. Warum nicht einfach googeln? Warum gibt es diese Webseite, wo man doch einfach Google fragen könnte? Ist es sinnlos oder nicht? Und auch hier war wieder eine Abstimmung. Hat Nutzen 66%, sinnlos 33%, was auch immer, 0%. Zu den Themen, wozu gut und warum nicht Google? Ich frage mich, warum der selbst nicht gegoogelt hat. Ja. Na, dafür ist es ja nützlich, weil auf Google kann man das nicht so fragen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Google macht keine Abstimmung. Aber ich habe letztens auch ganz lange gegoogelt nach einem Lied, von dem ich auch nur wusste. Ist nicht so einfach, da gibt es viele. Welches denn? Ja, wie gibt man das? Ich weiß es jetzt schon, welches Lied es ist. Ja, ich habe dieses, wie heißt es? Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Das, was es in den 90ern so als mal als Coverversion gab, dieses. Ich habe es auch schon gewusst. Ah, das. Und dann wollte ich das unbedingt hören und dann habe ich, wie finde ich jetzt dieses Lied? Und ich wusste nur. Ich habe mich letztens auf der Arbeit, war einer meiner Kollegen der festen Überzeugung, dass Right Said Fred für das Lied You're My Mate bekannt ist und nicht für Allzu Sexy. Was? Ja, was? Genau, hab ich das auch gesagt. Wie kommt man da drauf? Okay, das nur als Einwurf. Das ist ja wie so Paul McCartney, bekannt von der Gruppe Wings. Richtig. Das stimmt. So, ich habe aber bei guter Frage euch auch noch eine weitere Sache gefunden. Das gehört jetzt nicht mehr in das Philipp-Lahm-Segment, sondern ich hatte ja bei der letzten Weihnachtsfolge mal so eine Geschichte erzählt. Ah, oh, die war schlimm. Anhand von Fragen, guter Frage, Menschen. Ja, das wird jetzt nicht ganz so schlimm. Ich möchte etwas ein bisschen anderes machen. Ich lese einmal die Fragen dieser Person vor, und zwar reverse. Okay. Von der jüngsten bis zur Memento. Ältesten. Das Ganze, genau, das Ganze zieht sich über einen Zeitraum von 3 Jahren und wir versuchen mal an die geistige Entwicklung zurückzuverfolgen. Ich lese mal die Frage vor und den Text, der darin enthalten ist, und gebe mal so eine ganz grobe zeitliche Einordnung. Also die jüngsten Fragen, die sind so in den letzten Wochen gestellt worden. Von dem Frager Marcel Football. Kann man zum Zelten eigentlich auch eine ganz normale, passende Matratze ins Zelt legen? Hat da jemand Erfahrung mit? Zelten, Matratze, Feuchtigkeit. Jemand Erfahrung mit einer Woche Zelten im Winter im Wald? Zelten, Winter, Wald, Schnee. besteht eine Gefahr, wenn man vergisst, die Dunstabzugshaube auszuschalten, wenn man die 1,5-Zimmer-Wohnung verlässt. Sauerstoff-Dunstabzugshaube. Wie kann es passieren, dass man im Schlaf erfriert? Erfrieren, Kälte, Zelt, Auto. Warum sterben Menschen, die Alkoholkonsum hatten, an Erfrieren im Auto oder draußen im Winter? Alkohol, Erfrieren, Sterben. Besteht die Gefahr des Erfrierens oder Sterbens, wenn ich im Winter zelte im Wald? Winter, Zelt, Sterben. Wer hat Erfahrungen im Dezember zelten im Wald? Wald, Zelten, Kälte. Bemerkt man das Ersticken von Kohlendioxid, wenn man beim Transport von Trockeneis im Auto was austritt? Gefahr, Wahrnehmung. Sind Holzpellets eine tödliche Gefahr im Keller oder beim Zelten? Holz, Pellet, Kohlenmonoxid. Gibt es noch irgendwo Gegenden im ehemaligen Osten, wo die Zeit ab 1989 stehen geblieben ist? Würde diese Gegenden gerne besuchen. Osten, DDR. So, dann springen wir irgendwie zurück in den Sommer. Hat jemand nur mit Schlafsack und Isomatte im Wald geschlafen? Wald alleine. Besteht eine Gefahr, wenn man Briketts, Holz im Keller lagert? Gefahr. Holzkohle im Keller lagern, ist das gefährlich? Holzkohle Keller. Muss eine axillare Hernie operiert werden? Hernie, axillare Hernie. Nach wie vielen Tagen ohne Wasser kann man sterben? Wasser verdursten. Wie lang war euer längster Schlaf? Schlafbett. Kann man an einer Koffeinvergiftung sterben? Was? Macht es von der Promille im Körper einen Unterschied, ob man Wodka mit oder ohne O-Saft trinkt? Alkohol, Wodka. Warum ist Trockeneis im Zelt gefährlich? Das Zelt hat doch Lüftungsfenster oben an der Tür. Zelt, CO2. Haben vor, im Sommer auf ein Open-Air-Konzert zu gehen und dort zu zelten? Wie lagern wir am besten das Trockeneis? Warum Trockeneis? Wer kennt es nicht? Man braucht doch immer das Trockeneis zum Zelten und weiß nie wohin, dass man nicht stirbt. Zum Kühlen der Getränke. Trockeneis, Getränke, Sicherheit. Warum sollte man beim Transport die Klimaanlage im Auto nicht anmachen? Klimaanlage, Trockeneis. Merkt man im Schlaf, wenn zu viel Kohlenstoffdioxid im Raum ist? Kohlenstoffdioxid. Ist Urlaub in Ägypten gefährlich derzeit? Urlaub. Was war eure längste Zeit, die ihr am Bett verbracht habt? Bettzeit. Wirken Schlaftabletten auch tagsüber? Schlaftabletten Tag. Nein, auf keinen Fall. Hunger, Neid, Schlaftabletten und Alkoholkonsum. Was kann passieren? Habe es vor dem Schlafengehen genommen. Hunger, Neid, Schlaftabletten. So, und jetzt vor 2 Jahren. Wer hat Erfahrung mit Zelten im Winter? Zelten, Winter. Wann war der kälteste Winter in Deutschland? Winterkälte. Ich werde 30 Kilogramm trocken. Trockeneis transportieren im Auto. Mit einer Nacht im Auto. Worauf muss ich achten in der Nacht? Auto schlafen, Trockeneis. Trockeneis im Auto transportieren. Warum kann das gefährlich werden? Auto Trockeneis, Kohlenmonoxid. Ich lese immer Kohlenmonoxid tot im Zelt. Sind Zelte nicht atmungsaktiv? Zelte Kohlenmonoxid. Könnte ich im Winter im Auto erfrieren, auch ohne Vollrausch? Autokälte erfrieren. Ohne Vollrausch. Kann man bei geöffneten Fenstern und ausgeschalteter Heizung im Winter in der eigenen Wohnung erfrieren im Schlaf? Winter erfrieren, Wohnung. Kann man in der eigenen Wohnung erfrieren im Winter, wenn die Balkontür auf ist? Erfrieren, Wohnung. Wie viel Quadratmeter hat ein übliches Zweimannzelt? Zelt. Wird es beim Blutspenden arterielles oder venöses Blut abgenommen? Blut. Warum wird Blut immer am Arm abgenommen? Bein geht nicht auch. Blut. Eine Flasche Wodka auf Ex. Wie lang schläft man? Alkoholvergiftung. Wie lang schläft man? Was passiert, wenn man eine Flasche Wodka 0,40% schnell vor dem Schlafengehen trinkt und sobald man aufwacht, gleich eine zweite? In Klammer 39 Jahre, 186 Zentimeter, 111 Kilo. Alkoholvergiftung. Sportlich. Fällt jeder unerfahrene Alkoholtrinker, der extrem viel Alkohol trinkt, in die Bewusstlosigkeit, Koma, Alkoholvergiftung? Warum sterben Leute mit Alkoholvergiftung am Erbrochenen? Drehen die sich nicht automatisch auf die Seite? Alkoholvergiftung, Alkohol. Was ist ein realistischer Prozentsatz als stiller Teilhaber, der 10.000 Euro investiert? Investieren, stiller Teilhaber. Okay. So, und jetzt vor 3 Jahren. Was würde aus dem Arzt Dr. Lutz Lose in Dresden? Abrechnung. Was ist aus Gerd Müller geworden? Pflegeheim? FCB Fußball? Was wurde aus Kennedy geliebten Ellen Romage? Lebt sie noch und wo? Kennedy Geliebte. Was wurde aus der Familie von Anneliese Michel, eigentlich Anna Elisabeth Michel, der Fall der Teufelsaustreibung, Teufelsaustreibung Kirche? Weiß jemand, was aus Kurt Bachseitz und seiner Frau, Fall Chopper, Geist geworden ist, außer dass sie in eine Psychiatrie gegangen sind? Geister. Wie hoch ist der beste Verdienst eines Physiotherapeuten ohne leitende Tätigkeit? Gehalt Physiotherapeut. Kann mir jemand erklären, wie die verschiedenen Stufen in TVÖD-Vertrag ab 2017 aussagen? Im Bereich TVÖD, Verband kommunaler Arbeitgeber. So. Ende. Das, so, Hendrik, so degeneriert man, wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet. Ohne leidende Tätigkeit. Das ist das Umgekehrte vom wunderschönen Schmetterling. Ja. Oh Gott, wunderschön. Trockeneis. Trockeneis. Also Henrik, wenn dir irgendwann mal Trockeneis in die Quere kommt, dann weißt du genau. Muss ich mir schon Sorgen machen, weil ich dachte, ja, es macht schon Sinn, dass der Trockeneis uns selten mitnimmt aufs Konzert. Aber ich dachte halt, der hat eine Nebelmaschine. Ja, das Trockeneis. Ja. Scheiße. Das steht dir noch bevor. Der Alkoholismus und dann Trockeneis und die ständige Angst vom Tod durch Erfrieren oder Kohlendioxid. Das war doch mit Sicherheit einfach das hat irgendein Student als Fingerübung geschrieben, so ein Bot, der bei gute Frage immer die gleichen Fragen stellt. Also, ja, 39 Jahre, 186 Zentimeter und 111 Kilo. Ja. Das ist eigentlich genauso wie ich. Außer das sagen. Alter. Und das Gewicht. Nee, das habe ich eigentlich fast erreicht. Wenn ich noch ein bisschen... Nein, ach, fast. Dort der Ranzen spannend. Ah, ich muss mich hier jetzt auch nicht outen. Also ich finde es sehr interessant, dass die Person offensichtlich extreme Angst davor hat, zu ersticken oder zu erfrieren und ständig sich in... ständig campen geht. Mit Eis. Eis. Das ist so ein bisschen dieser Selbstzerstörungstrieb. Ja. Dass man sich es denkt, ist so Leben am Limit. Ja, richtig. Ja. Was du mal mag. Ja, interessant. Also ich finde auch, da hat sich viel entwickelt in diesen Jahren und nicht zum Guten. Mhm. Gut, dann haben wir die Folge überstanden, würde ich fast sagen. Oder habt ihr noch was Tolles? Sonst vielleicht noch ein paar Tasties? Habt ihr noch ein Tasty? Ach, ja, Tasties gibt's immer, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte ein Anti-Tasty. Ja, und zwar, so, jetzt muss ich weiter ausholen. Jede Falafelmischung, die es zu kaufen gibt, sei es im Supermarkt, sei es im Biomarkt. Und zwar ist da immer bei der Angabe der Wassermenge, die man zugeben soll, das ist immer zu viel. Ich habe heute gerade wieder Falafel gemacht, habe das Pulver in einen Rührbecher gegeben und dann habe ich 200 Milliliter Wasser zugegeben. Und das war so matschig am Ende. Ich konnte damit nichts machen. Und das ist bisher bei jeder verdammten Falafelmischung der Fall gewesen. Und ich reg mich da jedes Mal sowas von drüber auf. Und das ist mein PSA an alle Hörer. Wenn ihr euch eine Falafelmischung kauft, nehmt auf jeden Fall weniger Wasser, als draufsteht, weil es ist immer zu viel. Und es ist nicht zu verarbeiten. Man klebt sich nur die Hände zusammen und es geht einfach nicht. Man kann daraus keine kleinen Bällchen formen. Das ist also ein guter Ratschlag. Jetzt, ich habe mich immer noch nicht richtig rangetraut an diese Falafelmischung, aber jetzt kann ich das ja mal machen. Falafelgate 2018. Ja, also mit dem Hinweis. Oh. Dann würdest du sagen, erstmal 150 Milliliter probieren und dann langsam ergänzen. Ja, nichts bringt mein Blut so sehr zum Kochen wie sowas. Falafel. Ja, ich hab oder der Messbecher ist kaputt. Das kann ich nicht, der Messbecher ist kaputt. Der zeigt richtig. Falsch an. Den Strich. Also falsch die Skala geeicht. Ist verrutscht. Oh, wie war nochmal Milliliter? Hast du den mal zur Eichung gebracht? Zum Eichamt? Ich weiß nicht, da muss man sich einen Termin machen. Muss man alle 2 Jahre den überprüfen lassen, ob der Messbecher noch korrekt ist. Ich habe ja alle meine Messbecher und meine Waage mitgebracht. Können Sie ja bitte alles durchreichen. Ja, ich habe auch 2 Tests. Das eine passt zur Trans-Agenda. Ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, dass ich rausgefunden hatte, dass zu dem bekannten Film Rocky Horror Picture Show gibt es eine Fortsetzung, die niemandem bewusst ist, dass sie existiert. Und diese Fortsetzung heißt Shock Treatment. Und die kann man käuflich erwerben. Das habe ich vor kurzem getan. Ich würde es empfehlen, das aus UK oder so zu kaufen, weil hier sind die DVDs irgendwie sauteuer und da kriegt man es relativ günstig oder bei eBay. Und es ist sehr lustig und die Lieder sind auch sehr gut. Und ja, das ist mein eines Tasty. Mhm. Das ist ein tatsächliches Tasty. Aber da gibt es auch ein Remake von jetzt, ja, oder? Das Remake ist aber ganz schrecklich. Das würde ich mir... Das ist Gastili. Das ist wirklich nicht gut. Das ist Disgustili. Das ist echt das... Naja, das ist halt ganz schrecklich, kann man jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt wie das Original, nur nicht interessant. Sie haben rausgenommen aus dieser Sexklamotte, wie das ja früher immer hieß, haben sie rausgenommen, wenn als mal einer Fuck gesagt hat, weil das lief natürlich im öffentlichen Fernsehen und darf man es nicht sagen. Und naja, sowas natürlich. Wird dann, naja. Und dann für ein weiteres Tasty für die Gamer unter uns. Ich habe ein ganz tolles Spiel gekauft, nämlich für den Game Boy Color. Microsoft, The Best of Entertainment Pack. Und das ist ein ganz tolles Spiel, wo enthalten sind die Spiele Solitär, Minesweeper, Ski Free, also wo dieser Yeti einen auffrisst. Ja. Und noch 2 irgendwie, was ist so ein bisschen wie Mahjong oder so, das habe ich nicht verstanden. Und das funktioniert aber nur für Game Boy Color, aber dann kann man damit stundenlang Minesweeper spielen auf seinem Game Boy Color. Und als ich das gekauft habe, ist mir aufgefallen, dass unten steht auf der Packung, von wenn ihr noch eure Game Boy Color Packung ausholen könnt ihr jetzt zu Hause verwenden. Okay. Steht unten drunter Game Boy Trademark used according to agreement with Grundig AG. Ha. Also hatte anscheinend Grundig in Deutschland das Trademark auf das Wort Game Boy und musste das mit Nintendo dann teilen. Aha. Ja, das ist interessant. Tasty. Das war's. Ja, habt ihr 2 anderen online Tasty? Nein. Henrik und Tim? Nee, ich leider auch nicht so richtig. Also bei dem Rocky Horror ist mir gerade nur eingefallen, dass wir berufsbedingt oder schulbedingt in den letzten Wochen mal wieder an der Tefka gucken mussten oder das angeschaut haben und es ist immer noch sehr gut. Sunrise. Na, ist ja auch schon gewissermaßen eine Tradition, ja, das immer wieder zu gucken. Der Papa. Ja, nee, es ist schon immer, ist immer wieder gut. Tradition. Tradition. Ein schöner Weihnachtsfilm, ja. Komm, das kannst du jetzt nicht sagen. Das passt nicht so ganz. Aber haben wir eine wunderschöne Weihnachtsfolge nochmal gebracht. Das stimmt. Und wer weiß, vielleicht wird nächstes Jahr auch wieder eine Weihnachtsfolge geben. Ausschließlich. Und zwischendurch üben wir nochmal. Eine Woche voller Weihnachtsfolgen. Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist ja so Tradition. Ja. 60. Folge dann. Richtig, wenn wir Bäcker dann dazu kriegen. Ja, wir machen schon einfach, dass es, wenn das 20.000 pro Monat Tier erreicht ist auf Patreon, da gibt es natürlich auch wieder neue Folgen. Und dann gibt es die Live-Folge vom Publikum. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wo sehen wir uns? In der nächsten Dimension.